Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Danke für die Engel, die diesen Raum füllen heute Abend. Danke, dass deine heilende Gegenwart hier ist heute Abend. Oh, danke, dass du heute Abend jeden Einzelnen hier in diesem Raum berührst, Herr, der mit Schmerzen hierher gekommen ist. Aber ich kann es sehen, wie Jesus wirklich dich erwartet hat heute Abend hier. Es sind einige hier im Raum und du bist hierher gekommen mit akuten Schmerzen in deinem Körper. Manche sind hierher gekommen und es ist so, du hast wie chronische Schmerzen und du hast dich schon fast wie dran gewöhnt an diese Schmerzen. Aber heute Abend sehe ich einfach, wie Jesus hier im Raum steht und ich wirklich willkommen heißt in seiner Gegenwart. Und er möchte dich berühren. Es ist wie wenn er seine Hände ausstreckt, um einfach deine Hände zu berühren und seine heilende Kraft und seinen heilenden Strom in dich hineinfließen zu lassen. Deswegen, wenn du heute Abend hierher gekommen bist und da sind Schmerzen in deinem Körper, an irgendeiner Stelle, in deinen Gelenken oder in deinem Magen oder Darm oder wo auch immer, dann gerade jetzt einfach streck deine Hände aus zu ihm. Streck deine Hände aus zu ihm. Streck deine Hände aus. Wir sind in seiner Gegenwart, wir sind in seiner Herrlichkeit. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, Herr. Oh, ich danke dir für deine unendliche Liebe, Herr. Oh, du hast auf uns gewartet. In deiner Gegenwart streckst du deine Arme aus und heißt uns willkommen. Und du berührst uns mit deinem heilenden Touch. Gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt. Oh, streck dich aus, Vater, in dem Namen Jesus. Gehen wir an gegen jeden Schmerz. Jeden Schmerz, der Körper gefangen gehalten hat. Jeden Schmerz, der Gelenke in Mitleidenschaft gezogen hat. Jeden chronischen Schmerz im Magen und im Darmbereich. Jeden Schmerz in den Ohren. Jeden Schmerz in den Gelenken. Jeden Schmerz in den Wirbeln. Jeden Schmerz in den Bandscheiben. Jeden Schmerz. Wir kommen an gegen diesen Schmerz. Wir sagen Schmerzen. Kommt heraus aus diesem Körper jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt, in Jesu Namen. Jesu Namen, streck deine Hände aus und lass es los, lass es los. Lass es einfach in seine Hände los. Lass den Schmerz in seine Hände los heute Abend. Er hat den Schmerz getragen, er hat den Schmerz genommen und er nimmt ihn jetzt ab. Die Schmerzen von deinen Schultern gehen, die Schmerzen von deinen Fingergelenken gehen, die Schmerzen von deinen Fußgelenken gehen, die Schmerzen von deinen Kniegelenken gehen. In dem Namen Jesus, die Schmerzen von deinem Rücken, sie gehen jetzt in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Jemand ist da hier, du hast starke Ohrenschmerzen, diese Schmerzen gehen jetzt in dem Namen Jesus. Jemand anders wird geheilt von chronischen Magen-Darm-Schmerzen in dem Namen Jesus. Gerade jetzt, jemand anders hat einen starken Druck auf den Augen und dieser Schmerz geht jetzt auch weg in dem Namen Jesus. Bei jemand anderem ist so wie ein Schraubstock einfach in deinem Kopf und dieser Schraubstock von Schmerzen in deinem Kopf, er löst sich jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, empfang es jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lass es los in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand fällt Knorpelsubstanz im Knie und deswegen hast du Schmerzen, dein Knie zu bewegen. Gerade jetzt in dem Namen Jesus geht die Kraft Gottes durch dein Knie durch. Jetzt empfang es in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Empfang es in Jesu Namen. Wo auch immer es war, jemand ist hier und du hast eine Metallplatte einoperiert in dein Schultergelenk. Und deswegen hast du Schmerzen, zumindest wenn du die Schulter bewegst, hast du Schmerzen. Gerade jetzt kommt die Gegenwart Gottes. Weißt du, Gott in seiner Herrlichkeit, der kann Metall in Knochensubstanz verwandeln. In Jesu Namen, da ist seine verwandelnde Kraft gerade jetzt. Kreative Kraft in dein Schultergelenk. Die Schmerzen und die Bewegungseinschränkung geht jetzt in Jesu Namen. Lass es los in seiner Gegenwart. Oh, in seiner Gegenwart jeder Schmerz, weißt du, egal mit was du hierher gekommen bist, ich habe das so gesehen, wirklich jeder Schmerz muss jetzt gehen, jeder Schmerz muss jetzt gehen in Jesu Namen. Halleluja, oh Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben, Halleluja. der Gegenwart Gottes. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Beweg dein Gelenk, streck deine Schulter aus, beweg dein Knie, was immer, wo die Schmerzen waren. Klopf dir einmal auf den Magen oder den Darm, wo die Schmerzen waren. Oder tu dir kurz mit dem Finger ins Ohr rein, in Jesu Namen, und dann wieder weg. Und dann check es einfach, was passiert ist gerade jetzt. Halleluja, check es, was passiert ist gerade jetzt. Das sind Schmerzen überall im Raum, auch über Livestream. Wenn du zuschaust, Schmerzen, die sind jetzt bereits gegangen. Teilweise zu 80% weg, teilweise zu 100% weg. Wer ist hier im Raum und du merkst, die Schmerzen, mit denen du gekommen bist, sind entweder ganz weg oder sie sind deutlich zurückgegangen. Wink einfach mal mit der Hand überall, wo du bist. Halleluja, da, überall im Raum. Wow, geben wir mal Jesus die Ehre, überall im Raum. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, seine Herrlichkeit ist hier. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jemand ist hierher gekommen heute Abend und für dieses Wochenende. Du bist hierher gekommen und es ist tatsächlich so, dass du zu Gott gesagt hast, Herr, ich mag so nicht mehr leben. Wenn du mich nicht berührst an diesem Wochenende, ich weiß nicht, ob du Schmerzen in deinem Körper hast, es kann auch was ganz anderes sein, aber du hast wirklich so zu Gott gesagt, wenn du mich nicht berührst an diesem Wochenende, wenn du nicht, und du hast wirklich so konkret zu Gott gesagt, lass jemand ein Wort der Erkenntnis haben für mich. Und ich glaube, dass du mich liebst und dass du für mich bist und dass du einen Plan für mein Leben hast und ich will dir neu vertrauen. Und ich sage dir gerade jetzt, das ist dein Wort der Erkenntnis. Gerade jetzt, wenn dich das betrifft, einfach ganz schnell, komm einfach hier nach vorne. Ich möchte einfach ganz kurz die Hand auflegen, weil Gott möchte bereits heute Abend dieses Werk der Wiederherstellung tun in deinem Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für deine verändernde, wunderbare, wirkende Kraft, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, Herr. Oh, ich kann es sehen jetzt in Jesu Namen. Dieser Geist des Todes, er verlässt dich jetzt. Er verlässt dich jetzt. Schau mich mal an. Oh, Shakarara. Halleluja. Amen. Amen. Oh, Halleluja. Halleluja. Ah, Shakarara. Halleluja. Oh, Shakarara. Jeder Geist ist Todes und der Bedrückung verlässt dich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Shakarara karara koroso korara basia. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine... Oh, danke, Jesus. Frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Komm, lass uns mal dem Geist der Freiheit, dem Herrn Jesus Christus, lass sie uns und die Ehre geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wenn du mit Schmerzen hergekommen bist, check einfach nochmal deinen Körper. Halleluja. Ich glaube, dass jetzt bei noch mehr und die Schmerzen komplett weg sind. Halleluja. Lass uns mal ganz kurz, aber lass mich was sehen. Wer von euch ist mit Schmerzen hergekommen und du hattest diese Schmerzen länger als 3 Monate und jetzt sind sie komplett weg? Lass mal einfach mal die Hand zählen. Bei dir? Ja, bei dir auch. Halleluja. Länger als 3 Monate, jetzt sind sie komplett weg. Da hinten auch. Okay, Halleluja. Und da auch überall. Halleluja. Pass mal auf, kommt ihr mal ganz schnell nach vorne und gebt einfach mal kurz Zeugnis, was passiert ist. Einfach nur ihr. Es sind noch viel mehr natürlich, die jetzt ein Wunder erlebt haben, aber einfach ihr ganz kurz aus Zeitgründen. Einfach kommt ganz kurz nach vorne und sagt einfach kurz, was passiert ist. Ganz schnell. Kommt einfach kurz nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr anderen, ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Halleluja. Was ist passiert bei dir? Ich habe schon lange Zeit immer Nackenprobleme und Kopfschmerzen. Mhm. Und ich habe jetzt schon, wenn wir gesungen, schon gemerkt, dass Ich habe mich gerührt. Wie lange hattest du die Schmerzen? Ich habe schon lange Zeit. Also mehr als 3 Monate auf jeden Fall. Das einfach manchmal geht weg, manchmal schlimmer. Okay, manchmal aber du hattest jetzt stark, als du herkamst. Ja, ich habe genau heute Schmerzen gehabt. Okay, und jetzt ist komplett weg. Ist komplett weg. Amen, Halleluja, nicht mehr wieder. Oh, danke, Jesus, ups, Halleluja. Sei gesegnet. Wer war noch? Komm schnell nach vorne, wenn du... hier, Halleluja, okay. Ja, was ist bei dir passiert? Also ich habe hier mit der Schulter Probleme gehabt. Okay. Ne? Hattest du eine Metallplatte da drin? Nee, das nicht. Ganz normal, ich habe es einfach nur, ich bin Fensterbauer. Okay. Jahrelang und irgendwie 5-6 Monate vorher. Okay, jetzt seit 5-6 Monaten hast du die Probleme? Genau. Okay. Ja. Und du hattest Schmerzen? Schwierig, genau. Wie stark war denn der Schmerz auf der Skala zwischen 1 und 10? 10 ist das Stärkste. 5, also mittelstark. Ja, mittelstark. Und der war permanent? Genau. Und konntest du die Schulter heben überhaupt? Richtig? Nee. Konntest du nicht? Nee. Okay, heb mal deinen Arm. Halleluja. Komplett frei. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer ist noch? Du hattest die Schmerzen länger als 3 Monate und jetzt sind sie weg. Wer wollte noch kurz erzählen, was passiert ist? Wer war da noch? Da hatten sich noch ein paar gemeldet. Komm einfach schnell nach vorne. Komm schnell nach vorne. Ja, komm. Schnell. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Oh. Viel passiert. Ja, ich lag passiert? Im Krankenhaus 4 Monate. 4 Monate? Ja. Wow. Ich bin operiert worden. Ich habe mehrere Organe weg. Oh, wow. Und, hattest du Krebs, oder? Nein. Gott sei Dank. Nein. Und, aber du hast mehrere Organe wegoperiert bekommen. Bitte? Du hast mehrere Organe wegoperiert. Ja, ich habe die Milz weg. Ich habe meine Bauchspeicheldrüse, die Stiles weg. Mein Magen ist weg. Okay. Und ich habe starke Schmerzen schon längere Zeit. Und jetzt im Gebet ist es... Also besser geworden. Komplett sind die nicht weg, aber viel besser. Ist deutlich besser. Wie viel Prozent ist denn jetzt besser geworden? Also ich würde sagen 70. 70% ist besser. Ja. Halleluja. Komm, leg nochmal deine Hand auf deinen Bauch. Ich glaube dem Herrn für 100%. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Und im Namen Jesus gehe ich jetzt an gegen jedes Trauma auch in diesem Körper, durch diese Operationen, in dem Namen Jesus, Herr. Jedes Trauma, komm raus aus diesem Körper jetzt, Herr. Komm raus auch aus dieser Seele jetzt, in Jesu Namen. Jede Wurzel von Trauma aus der Seele, oh, komm jetzt raus aus ihr, in dem Namen von Jesus. Jetzt sei frei und los, in Jesu Namen. Halleluja. Atme mal aus, atme einfach mal aus. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, Halleluja. Lass uns Jesus Ehre geben. Wie fühlt es sich jetzt an? Jetzt ist gut. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preist den Herrn, sag zu deinem Nachbarn, Jesus ist im Haus. Er ist der Herr, dein Arzt. Und dann darfst du einen Platz suchen. Während du zum Platz gehst, darfst du noch mal jemanden drücken unterwegs. Oder wenn du schon sitzt, darfst du einfach mal den noch mal neben dir, noch mal kurz den Arm um die Schulter legen und sagen: So schön, dass du heute Abend neben mir sitzt. Halleluja. Glory. Glory, Halleluja. Geben wir dem Lobpreisteam mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Woo! Halleluja. Weißt du, das ist schon echter Hammer. Das ist schon echter Hammer. Schau. Puh. Jedes Mal, wenn der Steve Swanson bei uns ist, ist sein Deutsch noch ein Stück besser. Es wird immer besser. Schau, er versteht mich schon. Wir können uns schon auf Deutsch unterhalten. Ja, ja. Amen. Speaking in tongues. Glory. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, so gut hier zu sein. Wisst ihr, wir leben wirklich, ich habe es am Anfang kurz schon gesagt, aber ich glaube wirklich, wir leben in einer ganz, ganz speziellen Zeit. Ich habe es ganz am Anfang kurz in einem Satz gesagt. Ich habe gesagt, so wie Israel geht, so geht der Leib Christi. Was heißt das für uns? Es heißt für uns, dass jetzt die Zeit der Offensive ist. Amen. Jetzt ist die Zeit der Offensive für den Leib Christi. Amen. Jetzt ist nicht die Zeit, eingeschüchtert, ängstlich in der Defensive zu sitzen, sondern jetzt ist die Zeit, offensiv voranzugehen. Amen. Jetzt ist die Zeit, wirklich zu erwarten, dass diese Herrlichkeit, die verheißen ist in Haggai 2, Vers 6, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren, dass diese Herrlichkeit sich freisetzt, wo immer wir hingehen. Amen. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns verbinden mit dieser größeren Herrlichkeit. Weißt du, manchmal sagen Leute und sagen, Herr Pastor Georg, wann ist es denn so weit, dass wirklich diese größere Herrlichkeit sich freisetzt? Wann ist es so weit? Und ich sag dir heute Abend etwas, es ist dann so weit, wenn du so weit bist. Amen. Amen. Es ist dann so weit, wenn du so weit bist. Mit anderen Worten, es ist dann so weit, wenn du dich positionierst. Es ist dann so weit, wenn du sagst, jawohl, jetzt ist meine Zeit. Es ist dann so weit, wenn du sagst, hey, Herr, jetzt füll mich auf mit deinem Geist. Füll mich auf, so wie du die Leute an Pfingsten aufgefüllt hast und du hast sie in die Offensive gebracht. Weißt du, das war der Schlüssel. Wie kam die erste Gemeinde in die Offensive? Sie waren total entmutigt. Sie waren defensiv, sie waren zurückgeschlagen. Jesus war gestorben, er war auferstanden, aber dann war er in den Himmel gegangen und jetzt saßen sie im Obersaal und wussten nicht so richtig, wie es weitergeht. Aber ich sage dir, in einer Minute sind sie aus der Defensive aufgestanden und in die Offensive gegangen. Und was ist passiert? Sie wurden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt sagst du, ja, wenn Gott will, kann er mich erfüllen. Ich sage dir, nicht wenn Gott will, sondern wenn du dich positionierst. Die Jünger mussten sich positionieren. Sie mussten in den Obersaal kommen. Sie mussten zusammenkommen und sagen, jawohl, Herr, hier sind wir, füll uns. Amen. Bist du heute Abend hier und du sagst, hier bin ich, Herr, füll mich. Halleluja. Deswegen sind wir hier. Weißt du, es gibt keine Offensive für den Leib Christi ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir müssen alle erfüllt werden. Ich habe es die letzten Wochen immer wieder gepredigt, den Vers aus 2. Petrus 3, Vers 10, wo es heißt, wenn all diese Dinge, also die Welt, in der Welt, so aufgelöst werden, was für Menschen müsst ihr dann sein? Amen. Was für Menschen, frag mal deinen Nachbarn, was für jemand müsstest du sein? Ich sag dir, was für jemand du sein musst in dieser Zeit. Du musst jemand sein in dieser Zeit, der so gefüllt ist vom Heiligen Geist, dass nichts mehr ihn auf seinem Sitz hält, sondern dass er aufsteht und dass er in die Offensive geht und wo immer er hinkommt, die Herrlichkeit Gottes aus ihm rausstrahlt und Zeichen und Wunder ihm folgen und die Dämonen fliehen und die Toten auferweckt werden und die Kranken gesund werden. Halleluja! Halleluja! So jemand musst du sein. Amen. So jemand musst du sein. Halleluja. Zwei stehen schon. Halleluja. Preis den Herrn. Die anderen schaffen wir noch. Sie haben sich schnell wieder hingesetzt. Das ist typisch in Deutschland. Niemand will rausstechen. Amen. Gucken wir erstmal, was machen die anderen. Oh, ich sag dir, an diesem Wochenende, mach dich völlig frei. Halleluja, Amen, ist schon besser. Mach dich völlig frei von dem, was irgendjemand denken könnte. Mach dich völlig frei von dem, was irgendjemand um dich herum sagen könnte. Weißt du, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und er möchte dir begegnen an diesem Wochenende auf eine einzigartige Art und Weise. Und er möchte dich in deine persönliche Offensive bringen. Halleluja, ich weiß auch nicht, warum ich so... Shakaraka bamba basaka damba da da. Hey! Hey! Woo! Eieieiei. Also warum bin ich so begeistert? Ich glaube, weil ich spüre, dass hier einige im Raum sind, die bereit sind. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, bist du bereit? Bist du bereit für die Offensive? Bist du bereit für die stärkste Bewegung des Heiligen Geistes, die diese Welt jemals gesehen hat? Bist du bereit für die größere Herrlichkeit? Bist du bereit? Halleluja! Komm, lass uns nochmal alle zusammen aufstehen. Danke, Jesus, Herr. Hier sind wir. Herr, wir sind bereit. Wir sind bereit, uns füllen zu lassen, Herr. Wir sind bereit, uns übernehmen zu lassen, Herr. Wir sind bereit, uns in die Offensive bringen zu lassen, Herr. Wir sind bereit, uns freisetzen zu lassen, Herr. Und wir sind bereit, zu gehen und diese Welt zu verändern. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Jetzt können wir schon die Konferenz beenden. Halleluja, wir sind alle bereit. Wir sind schon am Ziel angekommen. Alle sind bereit zu gehen und die Welt zu verändern. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, preis den Herrn. Halleluja. Nein, nein, es ist schon gut, dass du hier bist. Weil wir haben einiges vor an diesem Wochenende und wir sind wirklich total begeistert über unsere Gäste heute Abend hier und freuen uns so sehr. Ich weiß nicht, wie von euch hatten, bevor wir diese Konferenz angesetzt haben, schon von Katie Sousa gehört? Okay, doch einige. Wie viele hatten vorher noch nicht gehört von Katie Sousa? Wow. Wow, that's all the new people for you. There. Wow. They have never heard of you before. So. Wow. Fresh meat, hallelujah. Halleluja. Glory. Preis den Herrn. Ja, Gott hat sie wirklich zu einem Feuerball gemacht, das kann man wirklich sagen. Ich meine, sie war insgesamt, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber sie war im Gefängnis, wieder aus dem Gefängnis, im Gefängnis, wieder aus dem Gefängnis. Und zuletzt war sie 5 Jahre im Gefängnis und da hat sie sich bekehrt zu Jesus. Halleluja. Vor 20 Jahren ist sie rausgekommen aus dem Gefängnis und ich sag dir, seither zittert der Teufel, wo immer sie hinkommt. Amen. Halleluja. Glory. Und deswegen, wenn sie spricht und du merkst, da beginnt etwas in dir zu zittern, dann weißt du einfach, wer das ist, okay? Muss was raus, okay? Aber du wirst freigesetzt. Halleluja. Weißt du da? Halleluja. Okay, lasst uns heute Abend nochmal ganz, ganz besonders mit einem Herrlichkeitsapplaus begrüßen heute Abend Katie Sousa. Halleluja. Herzlich willkommen. Valerie übersetzt sie. Halleluja. So much. Welcome, welcome. There is your microphone. Hallelujah. That's a lot of people that didn't know who I am. Das waren aber viele Leute, die nicht wussten, wer ich bin. Where have you guys been? Living under a rock? Wo habt ihr gelebt? Unter einem Stein? Unter einem Felsen? Good evening. How are you? Guten Abend. I love Pastor and his wife. I love them so much. Ich liebe den Pastor und seine Frau. Ich liebe sie so sehr. Because they live on the offensive. Weil sie leben offensiv. They're going for it. Sie gehen danach. And that's what's in my blood too. Und das habe ich auch im Blut. And I want to imprint that on your DNA also. Und das will ich auch in deine DNA einprägen. You know, David hat gesagt, that he would go after, dass er nachgehen the lion will. And the bear. Er wird nach dem Löwen gehen. If a lion or a bear stole the sheep from the flock, er ist dem Löwen und dem Bären nachgegangen, wenn sie Schafe gestohlen didn't go haben. Hide. Er hat sich nicht versteckt. He hunted them down. Sondern er hat ihn nachgejagt. And he said that he would snatch them out of the lion's mouth. Und er hat sie rausgeschnappt aus dem Maul des Löwen. That's close encounter warfare. Das ist ziemlich enger Nahkampf. Face to face warfare. And he said if the lion reared up and came back at him, und wenn dieser Löwe sich groß gemacht hat und ihm nach ist, he would grab it by the beard, dann hat er ihm am Bart gepackt und umgebracht. You got to be very close to a lion to grab it by the beard. Du musst ziemlich nah an dem Löwen dran sein, um ihn am Bart zu greifen. This is what the body of Christ is called to do. Und das ist, was der Leib Christi berufen ist zu tun. We're to go after it. Wir sollen dem nachjagen. You can't let up. Du kannst es nicht einfach stehen lassen. You don't run from the devil. You don't run from the devil. Du rennst nicht weg vom Teufel. He runs from you. Sondern er rennt weg von dir. And you have to chase him down. Und du musst ihm nachjagen. Okay, we're gonna watch a video. Wir werden jetzt ein Video anschauen. And this is us chasing down the devil. Und das ist wie wir dem Teufel nachjagen. How many of you heard of Dog the Bounty Hunter? Wie viel haben von euch gehört von Dog the Bounty Hunter? Is? Dog dem Bounty Hunter. They don't know who that is. A little, a couple guys do. Okay, ein paar von euch. All right. Well, I go to prison with him. He's a movie star. Ich gehe mit ihm immer ins Gefängnis. Er ist ein Filmstar. Yeah, he hunts people for a living. Und er jagt Leute nach für ein Gehalt. Yeah, he hunts down criminals. Er jagt Kriminelle. Yeah, and we go into prison together. Und wir gehen ins Gefängnis zusammen. And we work miracles. Und dann bewirken wir Wunder. Okay, we're gonna play one video. Wir werden ein Video abspielen. And it's captioned in German. Und es ist mit deutschen Untertiteln. So that you can understand it. So dass ihr es verstehen Tobias, könnt. You ready? Yeah, rods in the jaw. Yeah. For me. The two pins that was on this side, you know, they're gone. And they're still gone to this moment. My name is Marquez Collins. And see, I was born 3 months early with a hole in the roof of my mouth. But I underwent surgeries as I grew older, and I had two metal pins on this side. Those two pins was keeping me from extending my mouth open more. You know, before I could only open my mouth to a certain point. It was like that far. And during service, Miss Cape, she, matter of fact, it wasn't even meant for her to pray for me. She was looking for somebody else, and I was finna tell her where he was, because I knew the guy, and she just immediately said, I need to pray for you. And I said, all right. And she said, you got two pins right there. I judge that witchcraft curse. I judge that certain activity. I judge that idolatrous altar that was in his bloodline that caused this deformity from when he was born. And she began to pray for me. It's like the Holy Spirit, you know. The Holy Spirit just filled me, filled my body, and I became hot all over. And after she finished praying for me, the two pins that was on this side, you know, they're gone. And begin the gross work by now, Holy Spirit. Begin the gross work by now, Holy Spirit, in the name of Jesus. Screws in your jaw your entire life. Yes, my time. You could feel them with your fingers on the outside, because I felt them, but also with your tongue on the inside. Yes. Do it again. Check right now. They're gone. Totally gone. It's gone. Totally gone. Can you give God a praise tonight? Come in. Can you give him a bigger praise tonight? Before I could only open my mouth to a certain point, but now I can open it wider. I can open it wide now. So you could feel them before? Yeah. And right now you feel nothing? I feel nothing. Still nothing. But not only that, man, I just feel different. Like it's like, you know, deep going down inside, you know, stuff that's being your soul for years, hurts, you know, crisis and traumas. Things that was done towards you, it's like it just lifted. It's like I feel completely, completely different. Man, it has affected my faith dramatically, man. I want to begin a ministry in here. You know, I want to begin a ministry in here and take it out and all over the world. You know, I want to preach all over the world. I want to tell about it. Now I have a healing to tell about, a miracle to tell about. And I can tell about for the rest of my day. I've got hundreds and hundreds of those kinds of videos. Ich habe hunderte von dieser Art von Videos. I'd play a lot more for you, but we didn't have enough time to caption them all. Ich würde noch mehr abspielen, aber wir konnten sie nicht alle mit Untertiteln machen. We do have more that we'll play tomorrow. Aber wir haben noch mehr, die wir morgen abspielen werden. But just know this. Aber wisse einfach. Any story I tell you about a miracle. Egal welche Story ich euch über ein Wunder erzähle. I will not exaggerate. Ich werde nicht übertreiben. I'll tell you exactly how it happened. Ich werde euch genau erzählen, wie es passiert ist. As best to my ability. So gut ich kann. But know this, I have every one of them on film. Aber wisst ihr, ich habe alle diese Zeugnisse als Video. Every one. Jedes einzelne. To prove, um zu beweisen und Herrlichkeit zu bringen für Jesus. Amen. Amen. I'm here to tell you how to work miracles. Ich bin hier, um euch zu erzählen, wie ihr Wunder wirken könnt. So I'm going to teach you the deeper things of scripture. Also ich will euch ein paar tiefere Sachen aus der Schrift lots of scripture. Lehren, viele Schriftstellen. Lots of scripture. How do you say more? Mass. Mehr. Mehr? Mehr. Mehr scripture. Mehr. Noch okay. Mehr Schriftstellen. I'll have to practice my German. Okay. So I can be like Steve. So, dass ich so wie Steve sein kann. Show off. How do you say show off? Angeben. Angeber. Okay. All right. So we see a lot of miracles because of the things I'm going to teach you tonight. Also wir sehen viele Wunder und ich werde euch heute Abend lehren. And tomorrow. Und morgen. Like I'll just give you a couple more examples. I had a woman in prison. Ich will euch noch ein paar Beispiele geben. Ich hatte eine Frau im Gefängnis. She swallowed 3 razor blades. Sie hat 3 Rasierklingen geschluckt. She tried to kill herself. Sie wollte sich, tried to kill herself. Sie hat versucht, sich umzubringen. Okay, and they got stuck in her esophagus. Und dann sind sie festgesteckt in ihrer Luftröhre, Speiseröhre. The surgeon, und der Arzt, the doctor, der Arzt, was only able to take out 2 of them. Der konnte nur 2 rausnehmen. The third one was trapped, weil das dritte war so eingeschlossen. Inside right here, hier an dieser Stelle. So when she'd push, und wenn sie wenn sie drangekommen ist, dann hat sie reingestochen und dann konnte sie das fühlen. 2-minute prayer. 2 Minuten Gebet. Completely dissolves. Und es hat sich komplett aufgelöst und ist verschwunden. Had an inmate. Ich hatte den Häftling, that worked in the oil fields. Der in den Ölfeldern gearbeitet hat. Yeah, in Amerika. In Amerika. And he had a large pipe. Und er hatte ein großes Rohr. Hanging from a chain. Das von einer Kette runtergehangen ist. The chain broke. Und diese Kette ist gebrochen. It fell on him. Und ist auf ihn draufgefallen. And it broke his back and his neck. Und hat seinen Rücken und sein Genick gebrochen. The pipe weighed 3,500 pounds. Dieses Rohr hat 350 Pfund gewogen. 3,500 Pfund. Pounds, right. So he had 3. Also er hat 3. 10-inch long metal rods. 10 Inch lange Metallteile, Stäbe. Okay. With 2 plates. Mit 2 Platten. The plates are like this. Und die Platten waren so. The rods so. Are like this. Ja, die haben so ausgesehen. And bolts and nuts and screws. Und Schrauben und Nägel und alles. He had a 15-inch long laminectomy scar in his back. Er hatte ein 15-inch langes. He's in a lot of pain. Narbe im yeah. Rücken und the angel viel Schmerzen. That works the miracle with me. Und dieser Engel, der das Wunder mit mir bewirkt it's the Holy Spirit and an angel. Hat, es ist der Heilige Geist und ein Engel. Came down, und die sind runtergekommen took the metal out of his back, und haben das Metall aus seinem Rücken spine gemacht in his back. Und haben wieder eine Wirbelsäule eingesetzt in seinen Rücken. Now we know this really happened, wir wissen, dass das wirklich passiert ist. And I have it on video, und ich habe es auch als Video. Because right away, weil gleich darauf a police officer, kam ein Polizist in that prison. In das Gefängnis. Came with the metal detector. Er kam mit einem Metalldetektor. And he wanted his back. Und er hat dann an seinem Rücken and so entlang gefahren. Off. Und es hat nicht Alarm geschlagen. Ist nicht angegangen. Ja. Then he left the meeting. Und als er aus dem Treffen gegangen ist. And he went to eat lunch. Und Mittagessen wollte. In the prison. Im Gefängnis. And in that facility. Und in dieser Anstalt. They had a metal detector like in the airport. Da haben sie so einen Metalldetektor wie am Flughafen. They do that. Sie machen das. Because they don't want the inmates. Weil sie wollen nicht, dass die Häftlinge. Stabbing each other. Sich gegenseitig with erstechen. A shank. A knife. Mit einem Messer. During the während des Essens. During dinners and lunches. Ja, während der so they have to walk through the metal detector. Also müssen sie immer durch diesen Metalldetektor durch. Now any inmate that has metal in their body, also jeder, der irgendwo Metall am Körper hat, wears a special bracelet, der hat so ein spezielles Armband, so the police know, so dass die Polizei weiß, dass sie Metall in so sich everybody haben. Knows this guy has metal in his body. Also jeder weiß, dass dieser Typ Metall im Körper but hat. That day, aber an diesem Tag, No more metal. Kein Metall mehr. He walked through it. Er ist einfach durchgegangen. Didn't go off. Und es ist nicht angesprungen. That day or any days after. Weder an diesem Tag noch an keinem anderen Tag. God is on the move. Gott bewegt sich. He's doing big miracles. Tut große Wunder. Big miracles. Große Wunder. And he wants everyone in here to be involved. Und er will, dass jeder von euch damit involviert ist. You're being called. Ihr seid berufen. You're being mantled. Ihr seid ummantelt. To not only have pain for yourself. Nicht nur, dass ihr Schmerzen für euch selber aggressively loswerdet, sondern dass ihr aggressiv und offensiv find anyone, jeden findet, that is suffering from pain or disease, der von Krankheit oder Schmerzen of leidet, any kind, egal was, and get it off of them. Und es wegmacht aus ihm. So we're going to talk about it tonight. Also darüber werden wir heute Abend reden. There are many biblical things that God has taught me. Da sind viele biblische Sachen, die on how to work miracles. Beigebracht hat, wie man Wunder bewirkt. When you watch that video, wenn du dieses Video anschaust, and if you really listen to what I was saying, und du wirklich zuhörst, was ich da gesagt while habe, I was praying for that guy, während ich für den Mann gebetet habe, you would see that I prayed against trauma. Da hast du gesehen, dass ich gegen Trauma gebetet habe. Because the Bible says you will prosper and be in health. Weil die Bibel sagt, prosper and be in health. Es wird dir gut gehen. And even as your soul prospers. So wie es auch deiner Seele gut geht. So the first thing I pray for people, also das Erste, was ich für Leute bete, is that they get healed in their soul, ist, dass sie in ihrer Seele geheilt werden. Of all the trauma they've been through. Von all dem Trauma, durch das sie gegangen sind. Your body will not let go. Dein Körper wird nicht loslassen. Of disease, von Krankheit. Disorders. Störungen. Metal. Implants. Implantate. If you're in trauma, wenn du noch Traumata hast, the body will grip a hold of it. Der Körper wird sich daran festhalten. I'm going to explain that in detail tomorrow. Ich werde das morgen noch im Detail erklären. Because Pastor George, Pastor Georg, I keep on saying it wrong, but we talked before I came. Wir haben davor geredet. I love these people so much. Ich liebe diese Menschen so sehr. And they said, let's do all morning. Let's do trauma. Und sie haben dann gesagt, lass uns den ganzen Morgen Trauma machen. So guess what? You're going to get healed in the morning of trauma. Also morgen werdet ihr von Traumata befreit werden. I'm telling you. Ich sag's euch. 99% of everybody I've ever prayed for, von jedem, für den ich jemals gebetet habe, they didn't get a miracle. Sie haben ihr Wunder bekommen. Sie haben ihr Wunder nicht bekommen, bis ich das Trauma von ihnen weggebetet tomorrow habe. We're gonna go for that. Also morgen werden wir das machen. Okay, now when you're watching the video that I played, und wenn du jetzt das Video anschaust, you also see that I prayed three other things. Ich habe auch noch für drei andere Sachen gebetet. Witchcraft, Hexerei, Idolatry, Götzendienst and serpents. Und Schlangen. Those three things, diese drei Dinge, when I pray them, wenn ich sie bete, off of people, wenn ich sie von Leuten wegbete, tons of miracles. Dann sehe ich Tonnen von Wundern. Ich sage nicht, dass das die einzige Art ist, sondern eine Art, wie man Wunder wirken you kann. See Pastor working miracles, du hast his gesehen, way. Wie der Pastor auf seine Art Wunder wirkt. The way I work miracles. Und so mache ich es. I think we should know how to do it all. Ich denke, wir sollen alle wissen, wie wir es machen. Do you agree? Seid ihr einverstanden? See, I just say yes. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. I'll sound German. Ja. Ich klinge Deutsch. Ja. Okay, so that's what we're going to talk about tonight. We're going to talk about snakes. Also heute werden wir über Schlangen reden, witches, über Hexen and idols und Götzen. And you'd be like, oh my God, where are we at? What are we? Du wirst so, oh mein Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Oh my God, diese Frau, oh mein Gott. All right, so let me bring scripture. Also lass mich Schriftstellen bringen. Okay. Let's talk about snakes. Lass uns über Schlangen sprechen. Because we're going to get people de-snakeified. Weil wir werden okay. Leute entschlangen heute Abend. I'm reading from Luke 10:19. Ich rede von Lukas 10:19. Okay, I'm going to quote it and you just do it after me. Yeah. What is your name, sweetie? Valerie. Valerie. Can we have a hand for Valerie? Okay, ready? Okay, I want you to repeat after me. I don't want you to do that. Okay. Okay, yeah. You repeat after. Okay, thank you so much. Yeah. Okay. Okay, you ready? Behold, I give you authority. Ich habe euch Autorität gegeben. To trample on serpents and scorpions. Auf Schlangen und Skorpione zu treten. And over all the power of the enemy. Und über alle Kraft des Feindes. And nothing shall in any means harm you. Und nichts wird euch auf keinen Fall schaden. Jesus is saying this. Jesus sagt das. He's talking about how he's given us authority to trample on serpents. Er sagt uns, wie er uns Autorität gibt, um auf Schlangen zu treten. And over all the power of the enemy. Und über alle Kraft des Feindes. Now is he just talking about snakes in the natural? Redet er nur über Schlangen im Natürlichen? No. Nein. I mean, we see an example of Paul. Wir erkennen das Beispiel von Paulus. Having dominion over a serpent that bit him. Der die Herrschaft hatte über eine Schlange, die ihn gebissen hat. On the island of Malta. Auf Malta. There he had dominion. He shook off the snake. Er hatte die Herrschaft. Er hat sie einfach abgeschüttelt. He was left unharmed. Und ihm hat sie nicht geschadet. Yeah. But when Jesus is referring to this. Aber als Jesus davon spricht. He's talking about snakes. Da redet er von Schlangen. That are really demons. Die wirklich Dämonen sind. That take the form of serpents. Die Form von Schlangen annehmen. And you're going to say, where is that in the Bible? Und du wirst sagen, hey, wo steht das in der Bibel? The garden, hello. Im Garten, hallo. The in very. I'm sorry. I'm very prison street. Do you understand what street means? Achso, ja, ich habe so einen Straßenjargon. Ja. Okay. Do they understand? Yeah. Oh, yeah. Good. Yeah. Oh, good. Okay. So. The serpent in the garden. Die Schlange im Garten Eden. Right, very first demonic manifestation in the entire Bible. Das war die erste Schlangenmanifestation in der Bibel. As a snake. Der Teufel, der als Schlange kam. Even in Revelations at the end of the book. Und sogar am Ende der Bibel in der Offenbarung. Satan is called that old serpent. Da ist Satan wieder diese alte Schlange wird er da genannt. There are demonic spirits. Also diese dämonischen Geister. That come in the form of serpents. Die kommen in der Form von Schlangen. And Jesus. Und Jesus. Has given us authority over them all. Hat uns Autorität über sie alle gegeben. All serpents and all the power of the enemy, it says. Alle Schlangen und alle Kraft des Feindes. Shall nothing in any way should hurt you. Und nichts soll dich in irgendeiner Weise dir schaden. Do you remember the Great Commission? Mark 16. Ihr kennt Markus 16, den großen Auftrag. Jesus said to everybody. Jesus hat zu jedem gesagt. Go into the world. Geh raus in die Preach Welt. The gospel. Verkündet das Evangelium. These signs will follow. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. They will cast out demons. Sie werden Dämonen austreiben. They will speak in new tongues. Sie werden in neuen Zungen sprechen. They will take up serpents. Sie werden Schlangen aufheben. And if they drink anything deadly, und wenn sie irgendwas Giftiges trinken, würde es ihnen nicht schaden. They will lay hands on the sick and they will recover. Sie werden die Hände auf die Kranken legen und sie werden gesund werden. Das ist der große Auftrag. It means it's for everybody. Und das ist für alle. Everybody. Alle. Everybody. Jeder Einzelne. Everybody should be casting out demons. Jeder Einzelne sollte Dämonen austreiben. Everybody should be laying hands on the sick. Jeder Einzelne sollte Hände auf die Kranken auflegen. Everybody should be preaching the gospel. Und jeder sollte das Evangelium verkündigen. And everybody should be taking up serpents. Sollte Schlangen aufheben. Say everybody. Sag jeder Einzelne. Everybody. Jeder Einzelne. So Jesus said you have to take up a serpent. Also Jesus hat gesagt, du musst die Schlange aufheben. That word take up. Und dieses Wort aufheben. In the Greek. Im Griechischen. Is the word iro. It's a Greek word. Greek word iro. It means to remove anything that's attached to anything. Nimm alles weg, was zu irgendetwas an etwas haftet. Nimm alles weg, was an irgendetwas haftet. That means these snakes are attached to anything. Also das heißt, Schlangen können an alles Mögliche anhaften. They're attached to your body. Sie können an Körper angehaftet sein. To your spine. Zum Rücken. To your neck. Zum Nacken. To your organs. Zu deinen Organen. To your breasts. An deinen Brüsten. To your private parts. I'm just gonna be real. An deine privaten Körperteile. An dein Geld. To your money. An dein Geld. To your marriage. An deine Ehe. To every part of your life. So an jedem Teil deines Lebens. If you don't believe me, wait. I'll prove it as we go. Wenn du mir nicht glaubst, warte, ich werde es dir beweisen. You're gonna see that they're behind breast cancer. Sie können hinter Brustkrebs sein. prostate cancer. Prostata. Cancers of every kind. Egal welche Art von Krebs, sie können dahinter sein. Ich hatte eine Frau. I prayed for a woman. Ich habe für eine Frau gebetet. She had a breast tumor. Und sie hat einen Brusttumor. Size of a fist. So faustgroß. Hard as a rock. Hart wie ein Stein. Okay. I led her through prayers. Ich habe sie durchs Gebet geführt. I got her soul healed of trauma. Ich habe ihre Seele geheilt von Trauma. I had her renounced serpents. Ich habe sie Schlangen, idols and witches, witchcraft und gegen Hexerei gebetet. Within 45 minutes, innerhalb von 45 Minuten ist dieser Tumor, which had like a moon crater in it, der hatte wie so Mondkrater with in sich, crusty edges, mit so krustigen and it was pouring out a smelly putrid. Komischen Geruch. Smell. Within 45 minutes of the prayer, innerhalb von 45 Minuten des Gebets, the tumor shrunk 50%. Ist der Tumor um 50% gesunken. Over the next 5 days, und die nächsten 5 Tage, it poured out this yellow runny liquid, hat diese komische gelbe Flüssigkeit ausgeschüttet. That she said, was sie gesagt looked exactly like snake venom. Sah aus wie Schlangengift. I'm going to let you percolate on that for a second. Ich lasse euch das mal kurz verdauen. These snakes will bite you and pump in venom into you. Diese Schlangen, that sounds so strange. Beißen und ihr Gift in euch reinschießen. But it manifests in the form of disease. Aber das kann, es klingt komisch, aber es kann in Form von Krankheiten wie Krebs zum Beispiel hervorkommen. And when I lead people through a prayer, und wenn ich Leute durchs Gebet führe, and command their bodies to vomit out that venom, dann befehle ich Menschen, dass sie dieses Gift ausspucken. They get healed of that cancer. Und dann werden sie von diesem Krebs befreit. Oh God, I hope this translation is doing well, ich so hoffe, that everybody understands what I'm saying. Dass diese Übersetzung gut ist, dass es jeder versteht. They are chewing on it. Chewing. Chew away. Einfach weiter verdauen. Okay. This is real. Das ist echt. This is real. Das ist echt. Over the months, her tumor got smaller and smaller. Über die Monate ist dieser Tumor kleiner und kleiner geworden. And fresh breast tissue began to form. Und frisches Brustgewebe hat angefangen sich zu formen. Her flesh turned from a necrosed color. Ihr Fleisch hat sich von dieser verkrusteten Farbe to pink and healthy. Zu pink und gesund. Because she got rid of a snake. Weil sie eine Schlange losgeworden ist. That was carrying out a curse. Die wie einen Fluch ausgeführt hat auf ihren Körper. Because she had witchcraft in her life. Weil sie hatte Hexerei in ihrem Leben. We're going to be talking about that a lot tomorrow. Und da werden wir auch morgen drüber sprechen. Almost all the miracles that I just saw in a prison I went to. Fast alle Wunder, die ich in einem Gefängnis gesehen habe. I just simply have the understanding about demonic spirits, serpents, idols and witches. Also ich habe vor allem dieses Verständnis von Hexerei. When I break that off of people, Schlangen, they get healed. Und Götzendienst. Und ich breche das dann herunter von den Menschen. Right. Okay, so now I want to connect those three spirits. Und ich möchte diese drei Geister verbinden. So you understand why these three spirits go together. So dass ihr versteht, warum diese drei Geister zusammengehen. Okay. So witches, also Hexen, have one job in their life. Haben einen Job in ihrem Leben. To curse us. Uns zu verfluchen. That's their job. Das ist ihr Job. They get up every day. Das machen sie jeden looking Tag. To curse us. Also sie stehen jeden Tag auf, um uns zu verfluchen. They know, sie wissen, that Psalm 8, Psalm 8 says that we have been given dominion over all the works of his hands. Dass wir die Herrschaft bekommen haben über alle Werke seiner Hände. Who's been given dominion? Wem ist die Herrschaft gegeben worden? That's right. We have been given dominions. The sons of God. Den Söhnen Gottes. That all creation is groaning for. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach. All creation. Die ganze Schöpfung. Is groaning. Sehnt sich danach. For you to manifest. Nach dir, dass du dich manifestierst. Witches hate that. Hexen hassen das. They hate that. Sie hassen das. They're jealous. Sie sind neidisch. Jealous. Sie sind eifersüchtig. Jealous. Eifersüchtig. So they're cursing us. Also sie verfluchen uns. To try to put sickness on us. Und versuchen Krankheit auf uns zu legen. Krankheiten. Steal from us. Um von uns zu stehlen. Take our marriages. Unsere Ehen zu zerstören. Take out our kids and our family. Unsere Kinder, unsere Familie irgendwie reinzuschießen. Sie verfluchen unsere they'll Autos. Curse our belongings. Unseren Besitz. This is what they do. Das ist was sie tun. So in order for us to break free of these curses, damit wir frei werden von diesen Flüchen, we have to understand this, müssen wir das verstehen. And we have to understand what empowers these witches. Und wir müssen auch verstehen, was diesen Hexen diese Kraft gibt. The first thing that empowers witches is trauma. Das erste, was diesen Hexen Kraft gibt, ist Trauma. Trauma. Trauma. Trauma wounds your soul. Trauma verletzt deine Seele. And creates a landing strip for the curse to land. Und kreiert dann eine Landebahn, dass der Fluch landen kann. What does the Bible say? Was sagt die Bibel? The causeless curse cannot alight. The causeless curse cannot alight. Der grundlose Fluch kann nicht ankommen. Der kann nicht aktiviert werden. Does she do again? See? But if you got a wound in your soul, aber wenn du eine verletzte Seele hast, from being traumatized, dadurch, dass du traumatisiert bist and going through stuff, und durch Sachen durchgehst or getting bitter and angry, und bitter und wütend wirst, suddenly there's a landing strip. Da ist plötzlich eine Landebahn. We gotta close that up. Wir werden das schließen. You know, Simon wir werden diese Landebahn schließen. Sorry. How do you say sorry? Sorry in German too. What is it? Sorry. Just sorry. Everyone understands it. Well, that's boring. I want to learn some German. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. We got to close up the landing strip so the curse cannot land. Wir werden diese Landebahn schließen, so dass der Fluch dort gar nicht erst ankommt. Tomorrow morning we're going to really work on that, okay? Morgen früh werden wir da wirklich richtig dran arbeiten. You're going to understand that you don't have to be a witch. Du musst verstehen, du musst nicht eine Hexe sein, for these troubles to land on you. Dass diese Ärger auf dich kommt. You can just have a lot of trauma. Aber es reicht schon, wenn du einfach Traumata in dir hast. Or you could be getting bitter about the trauma. Oder dass du bitter über dieses Trauma wirst. And then the witchcraft curse can land on you. Und dann kann dieser Hexenfluch erst recht auf dir landen. Simon the sorcerer had a bitter iniquity in his heart. Simon der Wahrsager. A bitter. Der hatte einen bitteren Geist in sich. Ja? Ja? Ja? Okay. And that's Peter said that to him. You've got a bitter iniquity. Und Petrus hat gesagt, du hast du hast Bitterkeit in dir. He had bitterness in his heart. Say that. Bittere Galle in dir. Yeah. And that's why he was a sorcerer. Deswegen war er ein Zauberer. Look, every witch I've ever run into, jede Hexe, der ich je begegnet and I've bin, run into a lot, und ich bin schon vielen begegnet, was bitter, war bitter, because they'd been through a lot of trauma, weil sie durch viel Trauma gegangen sind. Percolate on that for a second. Denk mal darüber nach für eine Sekunde. How many of you been through a lot of trauma? Wie viele von euch sind schon durch viel Trauma gegangen? Come on. Let me see. Lass mich sehen. How many of you? Now let's be real. Lass uns echt sein. Okay. How many of you gotten bitter about it? Wie viele von euch sind bitter darüber geworden? Come on, be real. Seid ehrlich. Everybody be real. Seid ehrlich. Okay. See, tomorrow we're gonna. Also morgen werden wir das beenden. Is this like universal language? Ist das die Universalsprache? See, yeah. Ja. Ja. Okay. Okay. What else would allow a witchcraft curse to land? Was würde noch einem Hexenfluch erlauben zu landen? Idolatry. Ehebruch. Remember the three things that I pray a lot for people. Ich habe schon für viele Leute gebetet, drei Dinge. Witchcraft, Hexerei, Idolatry, Götzendienst snakes. Und Schlangen. Why idolatry? Warum Götzendienst? If you've got idols in your life, weil wenn du Götzen in deinem Leben hast, it allows a curse to land. Dann erlaubt es dem Fluch zu landen. Witches can then curse you. Hexen können dich dann verfluchen. And the curse can land on you. Und der Fluch kann auf dir landen. And that curse can be pain in the body. Und dieser Fluch kann Schmerzen im Körper sein. Your finances, deine Finanzen, your marriage, deine Ehe, your kids, deine Kinder, your stuff, dein Besitz. All of that. Idolatry is a big one. Also Götzendienst ist eine große Sache. I always have people renounce idolatry. Ich habe immer wieder Leute mit Götzendienst. Because when you, okay, let me say. Do you think Jezebel had power in herself? Glaubst du, dass Isabel Kraft in sich selber hatte? The answer is no. Die Antwort ist nein. Jezebel got her power from the idols she worshipped. Isabel hatte die Kraft von den Engeln, die sie angebetet hat. She worshipped Asherah and Baal. Von den Götzen, die sie angebetet hat. And that's what gave her power. Das hat ihr die Kraft gegeben. The Bible says that anyone who makes an idol is going to be cursed. Die Bibel sagt, jeder, der einen Götzen sich baut, der ist verflucht. So my question for you tonight is, what's your idols? Also, what's your idols? Also pass auf deine Götzen. Sei vorsichtig damit. Social Media. Social Media. Money. Geld. Shopping. Shopping. Your heritage. Dein Erbe. Your family. Deine Familie. Movie stars. Filmstars. What's your idols? Because if you've got idols, what happens is this: a witchcraft spirit. Wenn du Götzen hast, was passiert ist folgendes: Hexerei oder ein Hexenfluch wird and then the serpent auf dich kommen und dann kommen die Schlangen. The curse. Und die führen den Fluch aus. Executes the curse. Ja, ausführen. Look, this is real. Also das ist echt. Witches and serpents always work together. Hexen und Schlangen arbeiten immer zusammen. The woman with the spirit of divination that was following around Paul then. Die Frau mit dem saying, Wahrsagegeist, die Paulus gefolgt ist. I'll try to talk less street. Okay. The woman with the spirit of divination that was following around diese Paul. Diese Frau mit dem Wahrsagegeist, die Paulus gefolgt ist. Saying this man is here to show you the way to the Most High God. Die immer wieder gesagt hat, that, dieser Mann ist hier, um euch den größten Gott vorzustellen. Yeah, she had a spirit of divination. That's witchcraft. Sie hatte diesen Geist der Wahrsagerei, also Hexerei. When you look up that word divination in the Greek, wenn du dieses Wort nachschaust im Griechischen, it has a one word meaning. Dann gibt's nur eine Bedeutung. Python. Python. Python. Python. The snake. Also die Schlange. It's a snake. Die Schlange. Okay, so see, follow me. You have also, idols in your life. Folge mir, du hast Götzen in deinem Leben. The Bible says whoever makes an idol is cursed. Und die Bibel sagt, wer auch immer einen Götzen hat, ist verflucht. So your idols allow the witchcraft to curse you. Also deine Götzen erlauben der Hexenkraft, dich zu verfluchen. And then the serpent. Und dann kommt die Schlange. Enforces the curse. Und die führt diesen Fluch aus. How many of you understand? If you understand, wie viel von euch verstehen das? Does everybody understand? Versteht ihr das? Okay. Oh, praise the Lord okay. Jesus Christ. Okay. Preist den Herrn Jesus Christus. Okay, so I want to find out what people's idols are. Let's see how. Also ich will mal rausfinden, was hier die Götzen von den Leuten sind. Who has enough guts to fess up? Also wer ist mutig genug, da mal was zu sagen? What's your idols? Was sind eure Götzen? Oh, what's your idols? Was sind eure Götzen? Lasst mich hören. Shout it out. Süßigkeiten. Food. Food is an idol. You know why food is an idol? You know why food is an idol? Because every time, jedes Mal, in the Old Testament, im Alten Testament, that they had an idolatrous ceremony, wo sie eine Götzendienstzeremonie hatten, they always brought food to sacrifice to the idol. Da haben sie immer Essen mitgebracht, um es diesem Götzen zu opfern. The Africans, they still do it to this day. Die Afrikaner machen das bis heute. I'm going to read a scripture. Ich lese euch eine Bibelstelle vor. Food is an idol. Also Essen kann ein Götze sein. Look, God wants us to enjoy food. Also Gott will natürlich, dass wir Essen genießen. I went out last night. I enjoyed my food. Ich bin gestern Abend weggegangen und mir hat mein Essen gut geschmeckt. But it can get out of balance. Aber es kann aus dem Gleichgewicht geraten. You eat a big dinner. Du hast ein großes Essen. Then you go, oh man, now I need something sweet. Und dann noch, oh, ein paar Süßigkeiten hinterher. So you go eat that, you go eat something sweet. Und dann isst du ein paar Süßigkeiten. And then you go, oh, that was really good, but now I need something salty. Und dann sagst du, yeah. Das war gut, aber jetzt brauche ich noch was Salziges. Salty. Yeah, yummy, salty. Lecker, salzig. And then after you eat that, you're like, maybe I should have some protein to balance it out. Vielleicht brauche ich noch ein paar Proteine, um das alles auszubalancieren. How many of you are not healthy that you feel out of balance with your food? Wie viele von euch fühlen sich so, als würden sie ihr Essen nicht so ausgewogen essen? Thank you for being honest. Raise your hands. Fürs Echtsein. No, seriously, raise your hands really high. Also wirklich really high, hoch die Hand strecken. Okay. You think I had the biggest food idol of all. Ich hatte den größten Essensgötzen von allen. I always was thinking about food. Ich habe immer über Essen nachgedacht. Even after I'd eat, I'd always want something else. Sogar nachdem ich gegessen hatte, wollte ich wieder was Neues. That's a demonic spirit. Das ist ein dämonischer Geist. It's an idolatrous spirit. Ein Götzengeist. It's driving you to eat. Es macht, dass du essen willst oder Don't musst. Think every voice in your brain is your own. Nicht jede Stimme in deinem Kopf ist deine eigene. Those demons are used to having people sacrifice food to them. Diese Dämonen sind es gewohnt, dass man ihnen Essen opfert. Okay, so now let's read a scripture just so everybody can know I'm not nuts. Lass uns eine Schriftstelle lesen, damit sie wissen, ich bin nicht verrückt. Okay. Oh! Okay. Let's see. 10. This is Paul, the Apostle Paul Paulus, talking. Der Apostel Paulus, der spricht. I'm just going to skim through it. Okay. 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. I'm reading from the Amplified Classic. Ich lese von der erweiterten Bibelübersetzung. What that is it's a version of the Bible. Es ist eine Version der Bibel. That takes the Hebrew and the Greek. Das das Hebräische und das Griechische nimmt. And adds those words to the text. Und dann noch Wörter zum Text to hinzufügt, amplify the text. Um es zu erweitern. Okay, I encourage you to read it sometime. Ich kann euch ermutigen, es mal zu lesen. He's talking about how the people at the foot of Mount Orb. Er spricht davon, wie die Leute beim. We're bringing food sacrifices to the golden calf. Am Horeb. Food sacrifices to the golden calf. Essensopfer bringen. And they said, as they worshiped the calf, und als sie das Kalb angebetet haben, they rose up to play, sind sie aufgestanden, um zu dancing, um zu spielen, drinking, zu trinken, and zu tanzen eating. Und essen. And eating. Und zu essen. As they worshiped the golden calf. Als sie das goldene Kalb angebetet haben, haben sie gegessen. Are you getting the connection? Seht ihr die Verbindung? And then he says, don't be worshippers of idols as they were. Und dann sagt er, seid nicht Anbeter von Götzen, so wie sie es waren. Yeah, did it work? Okay, now I'm going to read you a statement that he said. Ready? Und dann jetzt lese ich ein Statement vor, okay. Das er gesagt hat. Okay, this is in 1 Corinthians 10. 1. Korinther 10. Okay, so here he goes. It's ready. He says, I do not want you. Ich möchte nicht, dass ihr to fellowship Gemeinschaft habt and be partakers Teilhaber seid and partners oder Partner seid with diabolical idolatrous spirits mit diabolischen Götzen Geistern by eating at their feasts indem ihr an ihren Opferfesten teilnehmt und esst. See, you know the difference. Seht ihr den Unterschied? Between when you go out and have a nice meal, zwischen wenn ihr ausgeht und ein gutes Essen habt, or when you start feasting, oder wenn ihr anfängt so richtig reinzuhauen, unhealthy, ungesund, more than what you should, mehr als How ihr solltet. How many of you know the difference? Wie viele kennen den Unterschied? Okay, he's saying here. Er sagt hier, that when you eat at those feasts, dass wenn ihr an so ein Festmahlen esst, you're partnershipping. Dann seid ihr Teilhaber with diabolical spirits, mit diabolischen Geistern. By eating at their feasts. Dadurch, dass ihr an diesen Mahlzeiten teilnehmt. Look, when you have a food idol, wenn du einen Essensgötzen hast, it gives the right for witchcraft to put a curse on you. dann gibt es der Hexe wieder das Recht, einen Fluch zu sagen. And then über dir. A demon carries out that curse. Und dann führt dieser Dämon diesen Fluch aus. You'll know because you feel oppressed. Du spürst es, weil du fühlst dich unterdrückt oder du hast Krankheit im Körper. To ask them now, what other idols do they have? Was andere welche anderen Götter habt ihr noch? Einfach rausrufen. Family. Okay. Yep. Keep going. Was noch? Family. Was noch? How many have a family idol? Wie viele haben einen Familiengötzen? Okay. We should love our families. Absolutely. Wir sollten unsere Familien lieben auf But jeden you also Fall. Know when it gets out of balance. Aber manchmal kommt es aus dem Gleichgewicht. Okay. What else? Was noch? Aber at work. Arbeit. Work is a big idol. Arbeit ist ein großer Götze. A workaholic. Ein workaholic. You start idolizing. Du fängst an, es anzubeten. The work of your own hands, what you can accomplish. Die Werke deiner eigenen Hände, was du erreichen kannst. Then a demon comes. Dann kommt ein Dämon. And shuts down and makes it unproductive. Schießt dir rein, macht es unproduktiv. What else? Was noch? Sports, mobile Sports, phone. Mobile phone. How many of you live like this? Wie viele von euch leben so? I don't know how there's not more collisions in the airport. Ich frage mich mal, warum es nicht noch mehr Zusammenstöße gibt am Flughafen. Because everybody's walking. Weil jeder, der geht so durch die Gegend. Am I right? Stimmt. Social media. Anybody have social media? Social media. Hat jemand diesen Götzen? You're tired. You come home from work, and so you just like scroll through TikTok. Du bist müde, kommst von der Arbeit, und dann fängst du an durch TikTok oder YouTube oder Facebook zu scrollen oder Instagram. How many of you do that? Wie viele von euch tun das? Okay, no, it's okay to do. It's okay to be on social media. Es ist okay auf Social Media zu sein. But at a certain point. Aber ab einem bestimmten Punkt. Let me ask you. At a certain point. Ab einem bestimmten Punkt. Of doing this. Wo man eher so rumscrollt. Fühlst du dich da irgendwie negativ oder unterdrückt? No, really. Do you start to feel oppressed? Fühlst du Not dich da your irgendwie head if it's true. Only one person? Einfach nicken. The rest of you lying demons Nur eine Person. Okay, how many of you feel raise your hand if you start to feel oppressed when you're on the unterdrückt oder negativ, scrolling through for too long? Wenn ihr zu lange irgendwo Because now what you've done is, you see, this is how insidious idols are. Das ist wie einschmeichelnd Götzen sind. When we get traumatized in our soul, wenn wir traumatisiert werden in unseren Seelen und wir sind müde and we're worn out, und ausgelaugt or we're bothered, offended at somebody, offended at somebody, beleidigt. What do? We reach for our idol to make us feel better. Wir greifen nach unserem Götzen, damit es uns besser geht. How many of you understood that? Wie viele von euch haben das verstanden? And the more you run towards that idol for comfort, und je mehr du dich nach diesem Götzen ausstreckst, um dich zu beruhigen, soul, um diesen Schmerz in der Seele wegzukriegen, the more the demonic spirit that attaches itself to that idol, je mehr kann sich dieser dämonische Geist auf diesen Götzen setzen und du hältst ihn fest mal und fühlst dich dadurch unterdrückt. Do we understand? Versteht ihr? Okay, now what is it? What do they do to you? Let's see what they do to you. Okay, let's. Also, was tun die dir? Let's look at that. Okay. So number one, these idols will steal from your gifts. Also Nummer eins, diese Götzen werden von deinen Talenten stehlen. Your spiritual gifts. Deine geistlichen Talente. Okay. Geistlichen Gaben. In Psalm, I think it's 105, it says idols are deaf, Götzen dumb, sind, blind and crippled. Verkrüppelt, blind, taub. Yeah, was that okay? In Revelations 9:20. Und in Offenbarung 9:20. It says idols cannot see. Heißt es, Götzen können nicht sehen. They cannot hear. Sie können nicht hören. They cannot walk. Sie können nicht gehen. And they cannot talk. Und sie können nicht sprechen. So because idols are these demonic spirits, I've seen them. I've seen also ich habe die schon gesehen. A dumb spirit. Ich habe schon einen stummen Geist gesehen. Und der hatte. The Bible. Schuppen vor den Scales. Vor dem Mund. Snakes. So Schlangenschuppen vor dem Mund. You'll catch on as we go. Okay. Ihr werdet mich immer besser verstehen. Snake scales. Also so Schlangenschuppen. Okay, is it better if I talk towards you? Does that work better? No, it doesn't matter. Okay. All right. Okay. These idols, diese Götzen, the Bible says, die Bibel sagt es, they cannot see. Sie können nicht sehen. They cannot hear. Sie können nicht hören. They cannot speak. Sie können nicht sprechen. And they cannot walk. Und sie können nicht so gehen. Guess what? Also rate. They will affect your spiritual gifts. Sie werden deine geistlichen Gaben angreifen. If you have an idol in your life, wenn du einen Götzen in deinem Leben the demonic hast, spirit behind that idol, dann wird dieser dämonische Geist hinter diesem Götzen will make it so you can't see in the spirit, der wird so machen, dass du nichts im Geist nicht siehst, can't hear the voice of God, dass du die Stimme Gottes nicht hörst, you can't speak an accurate prophetic word, dass du keine akkuraten prophetischen and Worte geben kannst, walk your walk with the Lord, und dass du deine Berufung nicht gehen kannst im Herrn. Let me prove it to you. Lass es mir dir zeigen. Go to 1 Corinthians 12. 1. Korinther 12. Again, this is the Apostle Paul talking. Und wieder ist es Apostel Paulus. Listen to what he says. Hör zu, was er sagt. Okay. Now about the spiritual gifts. Also über die geistlichen Gaben. The special endowments of supernatural energy. Diese spezielle Ausstattung mit übernatürlicher Energie. Brethren, I do not want you to be misinformed. Brüder, ich möchte nicht, dass ihr uninformiert seid. You know that when you were heathen. Ihr wisst, als ihr noch nicht gläubig wart. Listen to this now, ready? You were led off after idols that could not speak. Von Göttern geführt worden, die nicht sprechen konnten. Did you hear what he said? He said, "I'm going to tell you about the spiritual gifts." Also, ich spreche zu euch über die geistlichen Gaben. And as I do, I don't want you to be misinformed. Und während ich das mache, will ich nicht, dass ihr uninformiert seid. You used to go after idols. Also, ihr seid Götzen hinterhergegangen. Idols that could not speak. Götzen, die nicht sprechen konnten. Why is he saying this? Warum sagt er das? Right after that, he goes through the list of the gifts. Danach geht er durch die ganze Liste von diesen Gaben. He's saying that the idols you used to have in your life. Er sagt, dass diese Götzen, die du in deinem Leben hast, are going to affect those gifts from manifesting in you. Dass sie diese Gaben in dir beeinflussen. Who's following me? Wer kann mir folgen? Idols cannot see. Götzen können nicht sehen. They cannot hear. Nicht hören. They cannot speak. Nicht sprechen. He said, "You used to follow your idols that could not speak." Und ihr seid diesen Götzen nachgegangen, die nicht sprechen konnten. He's giving us a warning, brethren. Er gibt uns eine Warnung, Brüder. So we're not misinformed about the gifts. Dass wir nicht uninformiert sind über diese Gaben. These idols will prevent you from speaking an accurate prophetic word. Diese Götter werden verhindern, dass ihr in akkuraten prophetischen Worten sprecht. Because the stream that bubbles up in you, weil dieser Fluss der oder Strom, der in euch aufsprudelt, will be part spirit, der wird ein geteilter Geist sein. Part under the influence of the idol. Ein Teil wird einfach unter diesem Einfluss des Götzen sein. How many of you are following what I'm saying? Wie viele von euch können mir folgen? Bow your head. Bow your head. Also senkt euren Kopf. Say, Lord Jesus. Herr Jesus. The Bible says. Die Bibel sagt. Make for thyself no idols. Habt keine Götter für euch selber. Have no idols habt before keine Götter him. Vor ihm. Say, I repent. Ich bereue. Of the idols in my life. Die Götzen in meinem Leben. I renounce them. Ich sage ihnen ab. Lord, I ask forgiveness. Lord, ich bitte dich um Vergebung. For running to my idols for comfort. Dass ich um Trost zu meinen Götzen gelaufen bin. Instead of running to you. Anstatt zu dir. The Bible says, die Bibel sagt, that Jesus, dass Jesus told us, uns gesagt hat, when you come to me, wenn du zu mir kommst, you will never hunger or thirst. Wirst du nie hungrig oder durstig sein. Say, Lord, sag Herr, when I need comfort for my soul, wo ich Trost für meine Seele brauche, have the Holy Spirit remind me. Macht, dass der Heilige Geist mich erinnert, to run to Jesus, zu Jesus zu laufen, And not to food. Und nicht zu essen. Or social media. Oder Social Media. Or my family. Oder meiner Familie. Or shopping. Oder einkaufen. Or any other idol. Oder irgendein anderer Götze. I renounce those idols. Ich sage diesen Götzen ab. So that I can see in the spirit. So dass ich im Geist sehen kann. So that I can hear your voice. So dass ich deine Stimme hören kann. So that I can speak the word of God. So dass ich das Wort Gottes sprechen kann. And prophesy with accuracy. Und mit Genauigkeit prophezeien kann. And so I can walk my walk with you. So dass ich meine Berufung in dir ausleben kann. Say, Lord. Sag, Herr, you've given me authority. Du hast mir Autorität gegeben. Over every serpent, über jede Schlange, and over all the power of the enemy, und über alle Macht des Feindes. I take authority. Ich nehme Autorität. Over those demonic gods, über diese dämonischen Götzen. Now in the name of Jesus. Jetzt in Jesu Namen. Now in the name of Jesus. Jetzt in Jesu Namen. Now in the name of Jesus. Jetzt in Jesu Namen. Now in the name of Jesus. Jetzt in Jesu Namen. Now in the name of Jesus. Jetzt in Jesu Namen. Say, I break my agreement with them. Sag, ich breche meine Einheit mit ihnen. In Jesus name. In Jesu Namen. Now give a big praise to God. Und jetzt ein großer Applaus an Gott. How many are following me? Wie viele können mir folgen? Excellent. Good. Okay. Now, let's look what else they do to you. Was tun sie dir noch an? I don't want you to be misinformed. Ich will nicht, dass ihr uninformiert seid. Can remember, idols cannot see. Also erinnert euch, Götzen können nicht sehen. Can I hear? Nicht hören. Can I speak? Nicht sprechen. Can I walk? Und sie können nicht laufen. So they don't just affect your spiritual gifts. Also sie tun nicht nur deine geistlichen Gaben beeinflussen. They'll bring disorders on your eyes. Sie bringen Störungen auf deine ears, Augen, Ohren, speech, deine Sprache, body. Deinen ganzen Körper. Okay, I'll give you some biblical examples. Ich gebe euch ein paar biblische Beispiele. Do you remember blind Bartimaeus, son of Timaeus? Der blinde Bartimaeus. How many know that story? Wie viele kennen diese blind Geschichte? Blind Bartimaeus, son of Timaeus, right? Der blinde Bartimaeus. Do you ever wonder why they brought up Bartimaeus' father's name? Habt ihr euch schon mal gewundert, warum sie den Namen von Bartimaeus' Vater erwähnt haben? I mean, there's really nobody else in the New Testament. Da ist eigentlich niemand im Neuen Testament, where their name was mentioned and then the name of their father. Wo der eigene Name und dann der Name vom Vater erwähnt wurde. Right? Oder? So why did they mention Timaeus's name? Also warum haben sie Timaeus' Name, also den Namen des Vaters genannt? You know why? Wisst ihr warum? Because of what his name means in the Greek. Wegen seiner griechischen Bedeutung. It means to defile oneself with idols. Es heißt, sich mit Götzen zu beflecken. Bartimaeus' dad was an idol worshiper. Also Bartimaeus' Vater war ein Götzendiener. And idols cannot see. Und Götzen können nicht sehen. No wonder Bartimaeus was blind. Kein Wunder, dass Bartimaeus blind war. Did you hear what I said? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? I see people healed of cataracts. Ich sehe Leute geheilt von blindness, von grauem Star, loss of von vision, Blindheit, dry eyes, von trockenen Augen, itchy eyes, von juckenden Augen, all kinds of eye disorders, alle möglichen Störungen im Auge. When they renounce their idolatry. Wenn sie von Götzendienst absagen. Did you get it? Habt ihr das verstanden? Okay. Now let's talk about the ears. Und die Ohren. Idols cannot hear. Götzen können nicht hören. Can you remember the little boy that had epilepsy? Der kleine Junge, der Epilepsie hatte. And he had a deaf and dumb spirit. Und einen tauben und stummen Geist. Deaf and dumb. Idols cannot taub und hear stumm. Speak. Sie können nicht hören oder sprechen. And this little boy was deaf and dumb. Und dieser kleine Junge war taub und stumm. And he had epilepsy. Und er hatte Epilepsie. Jesus comes and casts the spirit out of him. Und Jesus kam und hat diesen Geist ausgetrieben. Do you remember that story? Kennt ihr diese Story? Okay. Well, what was the spirit? What kind of spirit was on that little boy? Was für eine Art von Geist war auf diesem kleinen Jungen? It was an idolatrous spirit. Ein Götzengeist. How do I know that? Woher weiß ich das? Because the Bible says. Weil die Bibel sagt. That his father told Jesus. Dass sein Vater Jesus gesagt hat. My son is moonstruck. Mein Sohn ist mondsüchtig. What is the moon goddess? Wer ist der Mondgott? She's a big idol. Ein großer Götze. A lot of people. Viele Leute. In ancient times. In früheren Zeiten. And even today. Und sogar heute. Worship the moon goddess. Beten die Mondgötter an. Where do you think witches get their big power from during Halloween? Wo denkt ihr, kriegen die Hexen ihre große Kraft her an Halloween? The moon. Vom Mond. They make sacrifices. Sie machen Opfer. On their altars to the moon. Auf ihren Altären zum Mond. And that empowers them to then curse us. Und dadurch kriegen sie Kraft, uns zu verfluchen. Are you catching the wave yet? Kriegt ihr das? Are you understanding where I'm going? Versteht ihr, wo ich hin will? Jesus cast a idolatrous spirit off that little boy. Jesus hat diesen Götzengeist von ihm zerbrochen, dann konnte er hören und sprechen. And his epilepsy was healed. Und seine Epilepsie war geheilt. Okay, let's talk about the crippling. Und dann das Verkrüppelte. This is huge. Das ist groß. I will pray for people. Ich bete für Leute. And nothing will happen. Und nichts passiert. Until bis I cast a crippling idolatrous spirit off their body. Ich einen verkrüppelten Götzendienst von ihrem Körper wegspreche. Off the joints. Von den Gelenken. Off the hips. Der Hüfte. Off the back. Der Rücken. I have seen. Ich habe gesehen Hunderte of people. Von Leuten, that had a crooked spine, die einen verbogenen Rücken Scoliosis hatten, spine, Skoliose zum Beispiel, have their spine snap into place, und dieser Rücken ist wieder in seinen Platz gesprungen, without anybody touching them, ohne dass ihn jemand berührt hat. When I cast out from the stage, als ich von der Bühne runter an idolatrous spirit and a serpent, Götzendienst und Schlange ausgetrieben habe. Because idols cannot walk. Weil Götzen können nicht laufen. That's what it says in the Psalms and in Revelation 9. Das steht im Psalm und in Offenbarung 9. They're crippling spirits. Das sind verkrüppelte Geister. They cripple your physical body. Sie verkrüppeln deinen Körper. Let me prove it to you. Lass es mir euch zeigen. Acts 16. Apostelgeschichte 14. Sorry. 14. Let me go to it real quick. Okay, you ready to read it after me? Mm-hmm. Okay. It says now at Lystra, in Lystra, a man who was found crippled from birth. Da war ein Mann, der von Geburt an verkrüppelt war. He had never walked. Er ist noch nie gelaufen. He was listening to Paul as Paul spoke. Er hat Paulus zugehört, als er gesprochen hat. And Paul gazed intently at him. Und Paulus hat ihn intensiv angeschaut. Observing that he had faith to be healed. Und gemerkt, dass er Glaube hat, um geheilt zu werden. And Paul shouted at him. Und Paulus rief zu ihm. Saying, "Stand up erect on your feet." Steh auf deine Füße. And he leapt up and he walked. Und er ist aufgesprungen und gegangen. Okay, I'm gonna stop right there for a minute. Okay, lass uns hier kurz anhalten. So there's this guy in Lystra. Also da ist dieser Typ in Lystra. He's never walked. Er ist noch nie gegangen. Because he was born crippled in his feet. Weil er von Geburt an nicht laufen konnte. Crippled from the womb. Vom Mutterleib an. What would make him be crippled? Is it just a birth defect? Was könnte dazu geführt haben? War es so ein Geburtsfehler oder irgendwas Tieferes? Insidious. Insidious. Is there something more suspicious? Oder steckt da noch mehr dahinter? Yeah. I think there's something more suspicious because also as soon as that miracle happens, weil sobald dieses Wunder passiert, the crowd starts shouting, rufen die Leute in their own language, in ihrer eigenen Sprache, the gods, die Götter, have come down to us in human form, sind zu uns heruntergekommen in Menschenform. They call Barnabas Zeus. Sie haben Barnabas Zeus genannt. They call Paul Hermes. Sie haben Paulus Hermes genannt. And the priests of Zeus. Und die Priester Zeus. Came and started offering sacrifices to them. Kamen, um ihnen zu opfern. This is one big idol-worshipping city. Das war eine richtig große Götzenstadt. They think the miracle happened from their gods that they worship. Sie haben gedacht, dass dieses Wunder passiert ist durch die Götter, die sie angebetet haben. They're even calling Paul and Barnabas by the name of their gods. Sie rufen sogar Paulus und Barnabas bei den Namen dieser Götzen. The priest of Zeus wants to sacrifice to them. Die Priester von Zeus wollten ihn opfern. Paul goes on to say, "Men, what are you doing? We're just humans." Und Paulus hat gesagt, hey Leute, was macht ihr? Wir sind nur Menschen. And then he scolds them. Und dann schimpft er sie. He says, "Stop worshiping these idols." Hört auf, diese Götzen anzubeten. And going after these vain things. Und diesen nichtigen Dingen nachzugehen. See, Paul diagnosed what was wrong with that city. Paulus hat also diagnostiziert, was falsch war in dieser They were Stadt. Idol worshippers. Sie waren Götzendiener. Thus, what was wrong? Das war was, was falsch war mit diesem verkrüppelten Mann von Geburt an. Idols cannot walk. Götzen können nicht gehen. Listen to me. Hört mir zu. All these miracles, I can tell you alle diese Wunder, ich könnte euch hunderte and hundreds und hunderte and hundreds of miracles. Und hunderte von Wundern. So many of them happen. So viele von diesen sind passiert. When I judge a demonic spirit of idolatry. Wenn ich einen Geist von Götzendienst finde. Let me tell you a story. Lasst mir euch eine Geschichte erzählen. And I have the video. Und ich habe ein Video. If you want to watch it, it's on YouTube. Wenn ihr es anschauen wollt, ihr findet es auf YouTube. I was praying in a group of people. Ich habe in einer Gruppe von Menschen gebetet. In a meeting. Auf einer Versammlung. And I had a word of knowledge. Und ich hatte ein Wort der Erkenntnis. I said, "Somebody here, you have numbness in your feet." Ich habe jemanden. Es gibt jemanden hier, der hat Taubheit in den Füßen. And this lady was sitting down. Und diese She said, "That's me." Frau hat sich gemeldet und gesagt, das war ich. Das bin ich. I said. When I saw her, und als ich sie gesehen I recognized habe, habe ich sie erkannt. I'd seen her walking around the meeting. Ich habe sie schon rumgehen like sehen in der Versammlung und sie ist so gelaufen. Idols cannot walk. Götzen können nicht laufen. She's doing that. So ist sie gelaufen. So I see her. Also habe ich sie gesehen. She said, "I have the numbness in my feet." Und sie hat gesagt, ich habe die Taubheit I said, in den what Füßen. Happened? Ich habe gesagt, was ist passiert? She said, "I had a knee surgery." Ich hatte eine Knie-OP. When they cut me open, und als sie mich aufgeschnitten haben, they put in the artificial knee, haben sie ein künstliches Knie rein. And this long bone right here, this bone. This one. Und dieser Knochen, dieser Wadenknochen. They misplaced it in the knee. Sie haben es falsch wieder im Knie eingesetzt. So when they sewed me up, also als sie mich wieder zugenäht haben. And I stood up to start doing my therapy. Und ich aufstehen wollte, um meine Therapie zu machen. This long bone right here. Dieser Knochen hier. Slipped forward in my foot. Ist nach vorne gerutscht in meinem Fuß. And it's now. Und jetzt. Projecting out the arch of my foot. Drückt es mir quasi zu am Fuß. I have this on video. Drückt es aus dem Fuß raus. She had a bulge sticking out her arch. A bulge. A bulge like a. Yeah. Sie hatte wie so eine Beule rausstehen aus ihrem Fuß. It was her bone. Und zwar ihr Knochen. This bone. Dieser Knochen. Sticking out the arch of her foot. Ist da rausgestochen. Okay, now imagine being me. Also jetzt steht ihr vor, ihr seid ich. I even got Catholic for a minute. I went like ich this. Bin sogar katholisch geworden für eine Minute. And I said, ich habe gesagt, in my mind, in meinem Kopf, oh God, oh God, how do I pray for this? Wie soll ich dafür beten? And he said these words to me. Und sagte mir folgende Wörter. She has a tree growing up in her leg. Sie hat einen Baum, der in ihrem Fuß hochwächst. Man, I knew what that meant. Und I knew what that meant. Und ich wusste, was das hieß. See, Isaiah 45 says, Jesaja 45 sagt, that the Israelites would cut down a tree. Die Israeliten würden den Baum fällen. With half of it, they'd cut it up and cook their meal. Und mit der Hälfte würden sie klein schneiden und ihr Essen they'd make an idol. Und mit der anderen würden sie ihren Götzen machen. I knew she had an idol in her life. Ich wusste, sie hatte einen Götzen in ihrem Leben. I didn't even know what it was. Ich wusste nicht, was für einen genau. It could have been in her bloodline. Könnte in ihrer Blutlinie sein. So I led her through a simple prayer. Also ich habe sie durch ein einfaches Gebet geführt, um diesen Götzen zu entsagen. I put her under grace, ich habe sie unter Gnade gestellt, the Bible says, weil die Bibel sagt, that where sin increases and abounds, da wo Sünde groß ist, grace superabounds, da ist Gnade noch größer. Remember, it says when sin, when you break the law, then okay, wait, stop. The number one commandment is do not have any idols also before me, right? Das erste Gesetz ist, man soll keine so that's Götzen haben the law, vor Gott. Right? Also, that's sin, right? Das ist Sünde. Das ist but das Gesetzbrechen. But grace supersedes sin. Aber Gnade ist noch größer als right? Sünde. So I had her see, and don't think. Oh gosh, I wish. I wish you guys could speak English. Ich wünschte, ihr könntet Englisch. Don't think, because we have grace. Wow, super cool. Und denkt nicht, oh, wir haben Gnade, super cool. But that, don't think that means you shouldn't repent. Und das heißt nicht, dass ihr nicht Buße tun sollt. God gives grace to the humble. Gott gibt Gnade den grace Demütigen, to the humble. Den Demütigen. What's the best way to humble yourself? Was ist der beste Weg, um demütig zu sein? Repent. Buße tun. So I had to repent for the idolatry. Also ich habe sie Buße tun lassen für den Götzendienst. Decree she's under grace and not the law. Und habe sie unter Gnade und nicht unter Gesetz gestellt. And we did all this in the court of heaven. I just said, we're in the court. Say it. Also ich habe einfach gesagt, wir sind vor Gericht des Himmels. I'll tell them about that in a minute. Okay. But then I released healing up for her soul und to get healed of Heilung freigesetzt in her soul. Über ihr. And then I commanded the bone to move. Und dann habe ich diesem Knochen gesagt, yeah, dass er sich bewegen soll. Prayer took like 2-3 minutes. Und es hat so 2-3 Minuten gedauert, das Gebet. So guess what happened? Und stellt euch vor, was the ist bone passiert? Moved. Der Knochen hat sich bewegt. Yeah. I brought her up on the stage. Ich habe sie auf die Bühne gebracht. There was a lady that was sitting next to her that had seen the bulge coming out of her. Da war eine Frau, die hat es gesehen, wie der Knochen rausgestanden ist. I interviewed them both. Ich habe sie beide interviewt. I have it on video. Ich habe es auf Video. And I said, did you? I asked the lady. Und ich habe die Frau gefragt, that saw the bulge. Die diese Beule gesehen hat. Did you see the bulge? Hast du diese Beule gesehen? Did you touch it? Hast du es angefasst? She goes, yeah, it was like this, sticking out her arch. Das ist so rausgestochen aus ihrem Standen. Und ich habe gesagt, guck nochmal auf ihren Fuß. Siehst du es noch? No, it looks like a normal arch. Und sie hat gesagt, nee, es schaut wie ein ganz normaler Fuß so then aus. I had the lady stand up, also dann wollte ich, dass die andere Frau like aufsteht now. Und dann ist sie so gegangen. Like Saturday Night Live. Well, you can't tell by the way I move my walk. Where's Steve when you need him? Wo ist Steve, wenn man ihn braucht? She had the numbness in her feet because sie hatte diese Taubheit in ihren Füßen. That long bone had been pressing against the nerves in the arch of her foot. Weil dieser lange Knochen hat auf ihren Nerv gepresst. That's why. Deswegen. Once that happened, no pain, no und numbness. Sie hatte keinen Schmerz mehr, keine Taubheit mehr. And she canceled the surgery she had planned to fix it. Und sie hat sogar die OP abgesagt, die das eigentlich wieder richten sollte. I always follow up with people that had a big miracle. Ich folge immer den Leuten, die diese Wunder hatten. Ich rufe sie an. I called her 6 months later. Ich rufe sie 6 Monate später an. No surgery. Keine OP. No pain. Kein Schmerz. Completely walking without any problems. Sie kann gehen ohne irgendwelche Probleme. All because she got rid of that crippling idol in her life. Weil sie diesen verkrüppelten Götzen losgeworden ist. Are you following me? Könnt ihr mir folgen? Okay. Let's see what else. Was noch? Tonight we're going to mostly talk about idols. Heute sprechen wir über Götzen. And tomorrow I'm going to really tie it in about the witchcraft and the serpents. Und morgen gehen wir noch mal richtig rein in Hexerei und Schlangen. Schlagen? Is that a serpent? Schlagen? Yeah. You Schlagen. Schlangen. In the name of Jesus, I cast you out, Schlagen. Im Namen Jesu, ich werfe dich raus, Schlange. From now on, I'm gonna de-schlagify everybody. Von jetzt an werde ich jeden entschlangen, im wahrsten Sinne auf Deutsch. Schlangen. Schlangen. Woo. Love it. It's getting better and better as we go. Okay. Es wird immer besser. Man. Okay, what else? All right, so now. Are you seeing why I preach this message now? Versteht ihr, warum ich euch diese Botschaft bringe? Okay, so let me see. Hold on a minute. I want to read some more scriptures. Okay. All right, let's talk about cancer. Krebs. Does anybody in here have cancer? Hat irgendjemand hier Krebs? Wow, really? Oh, one person, two, three, four people. Mm-hmm. Okay, I'm going to want to see them at the end. Ich möchte euch am Ende noch sehen. Cancer people to come up. Alle mit Krebs kommen am Ende noch zu mir. Okay, let's talk about cancer. Lass uns über Krebs sprechen. Do you remember the story when the Philistines stole the ark? Kennt ihr die Geschichte, als die Philister, die Bundeslade gestohlen haben. Schlagen! No. Yeah, okay, all right. That's going to be my German response to everything das I don't like meine, now. If I don't like it, it'll be like, Schlagen! Meine deutsche Antwort sein auf alles, was ich nicht mag. Schlangen. Okay, so you remember the story. Also ihr kennt diese Geschichte. So the Philistines steal the ark and they bring it into the temple of their demonic idol Dagon. Also die Philister klauen die Bundeslade und bringen sie zu dem dämonischen Dagon. You remember? Ihr kennt die Geschichte? So the next day they come in and Dagon is on his face. Am nächsten Tag kommen sie und Dagon liegt auf dem Gesicht. Okay. And then this is how powerful their idol is. Oh, let me help you up. Und dann so kraftvoll ist dieser Götze. Are you all right now? You okay? Yeah. Lass mich dich aufheben. Yeah, you're geht's so powerful. Dir gut? Oh, du bist so we kraftvoll. You, yeah. Wir beten dich an. We had to help you get up, but oh, wir we mussten dir zwar aufhelfen, useless, aber wir beten dich junk. An. That's how useless idols are. So they set him back up. Also haben sie ihn wieder hochgehoben. Because idols cannot walk, you know, they're crippled. They gotta get help. Weil Götzen können ja nicht laufen, also muss man ihnen helfen, wieder aufzustehen. You catching my wave? Habt ihr den verstanden? Next day they come back. Am nächsten Tag kommen sie zurück. Dagon's on his face again. Und Dagon ist wieder auf seinem Gesicht. But this time his head is off. Und dieses Mal ist his ihm der Kopf off, und seine Hände and sind auch ab und seine Füße. You see, let me stop right there and tell you something. Lass mich hier was sagen. God beheaded that thing. Gott hat dieses Ding geköpft. In America we call it the Smackdown. In Amerika nennen wir das Smackdown. Smackdown, baby. Get it? Niederschlagen. Also runterschlagen. Schlagen. No. Schlagen. No. Okay. But here's the thing. Number one is. Also Nummer eins. You are making your own warfare. Ihr macht euren eigenen Krieg. By setting your idol. Dadurch, dass ihr euren next Götzen to the holy ark of God that's inside of you. Direkt neben die Bundeslade in euch setzt. Y'all, did that go over your head? Habt ihr das verstanden? You wonder why you have warfare. Ihr fragt euch, warum ihr immer Krieg führen müsst. Because you dare to bring an idol into the temple where God lives. Weil ihr gewagt habt, einen Götzen in den Tempel zu bringen, wo Gott lebt. And there's going to be a fight. Und da wird ein Kampf sein. God's going to give that idol the Smackdown. Gott wird diesem Götzen den Smackdown, den Niederschlag geben. You cannot set your idols next to a holy ark inside of you. Du kannst diesen Götzen nicht an die Bundeslade direkt neben dir setzen. How many of you understand what I'm saying? Wie viele verstehen, was ich sage? Dang it. Yeah. Okay, now what happened to the people in Ashdod because was ist mit den Leuten in Ashdod passiert? Because they were idol worshippers. Weil sie Götzenanbeter waren. Ready? It says and mice sprung up. Und Mäuse sprung up, sind aufgesprungen. And there was very deadly destruction. Und es war eine tödliche Zerstörung. And the people were smitten, und die Leute waren with very painful tumors, also waren geschlagen mit schmerzhaften Tumoren und Beulen. And there was great death, und er war also tot überall, from the plague of the mice, von dieser Plage der Mäuse, and tumors, und Tumore, and boils, und Beulen, and tumors and boils and hemorrhoids, Tumore und Beulen und Hämorrhoiden, broke out on all the people. Sind ausgebrochen in den Leuten. I told you these idols are a pain in the butt. Ich habe euch gesagt, diese Götzen sind ein Schmerz im Hintern. Get it? Tumors, boils, hemorrhoids, pain Tumore, in the butt. Tumore, Beulen, Hämorrhoiden, ein Schmerz im Hintern. Okay. So look, that's, I'm being serious. Also ich mein's ernst. If you have an unusual case of hemorrhoids, it could be because there's idolatry. Wenn ihr einen ungewöhnlichen Fall von Hämorrhoiden habt, dann kann es auch vom Götzendienst kommen. But the tumors. Aber diese Tumore. Tumors, man. I can't tell you how many tumors I've seen disappear with one sagen, wave of a hand. Viele Tumore ich schon weggehen hab sehen mit einer Bewegung meiner Hand. I have it on video. Ich hab's auf Video. It's happened 3 times now. Es ist dreimal passiert. Where I wave my hand across the tumor one time. Wo ich einfach so gemacht habe über den Tumor einmal und er ist einfach verschwunden. I had a woman that had tumors all across her chest. Ich hatte eine Frau, die hatte Tumore überall über ihrer Brust und einen großen am Nacken. I'm sorry. I had to renounce idolatry. Und ich habe Götzendienst abgesagt. I had to renounce witchcraft. Und Hexerei. I had to renounce serpents. Und Schlangen, sie musste dem entsagen. I commanded her soul to be healed of trauma. Und ich habe ihrer Seele befohlen, von Trauma befreit zu werden. And I went in the name of Jesus and all the ones that are just disappeared. Im Namen Jesu und alles ist verschwunden, alle Tumore. One wave. Einfach nur eine Handbewegung. Look, it's not me. It's the scriptures. Nicht, ich, sondern es ist die Schrift. The reason why it worked is because of the word. Der Grund, warum es funktioniert hat, ist because wegen the key des Wortes. To getting that healed is in here. Das ist der Schlüssel dazu. You're getting what I'm saying. Versteht ihr, was ich sage? Germans are hard to read. ihr Deutschen seid schwer zu lesen. Nein. I had a woman with 8 tumors on her arm. Ich hatte eine Frau mit 8 Tumoren an ihrem Arm. Prayed the same prayer. Hab das gleiche Gebet gebetet. Got her healed of trauma. Sie von Trauma befreit. Had her renounce witchcraft, idolatry and serpents. Absagen von Hexerei, Götzendienst, Schlangen. Then I judged that spirit. Und dann habe ich diesen Geist gerichtet und ausgetrieben. Oh. 5 of them disappear immediately. 5 von ihnen sind sofort verschwunden. 3 are left. 3. But they're smaller. 3, die waren kleiner. 50%. Die waren dann kleiner, so 50%. Also habe ich nochmal gebetet. Because I'm David, I'm going to take that sheep out of that lion's mouth. Ich bin David, ich werde das Schaf aus dem Maul des Löwen reißen. They shrink again. Sie sind wieder geschrumpft. Till there's only one left. Und dann waren bis nur noch einer übrig. And now war. It's only 25% the size it was. Und nur noch 25% der ursprünglichen Größe. I pray one last prayer. Ich habe noch einmal gebetet. And I tell her to come back and see me the next day. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie soll she morgen noch back, mal zu mir kommen. Sie kam zurück. Gone. Und es war auch weg. We've got to I had a guy in prison. Ich hatte einen Mann im Gefängnis. He had colon cancer. Und der hatte Colon. Darmkrebs. Yep. I have it on video. Ich habe es auch auf Video. And he said that this area of his body hurt. Und er hat gesagt, dass dieser Bereich seines Körpers wirklich sehr stark geschmerzt hat. Pus and blood. Und da ist richtig Blut und Flüssigkeit rausgelaufen. So it's the colon, right? Also es ist der Darm. So see, this is the way my brain thinks, right? Und so funktioniert mein Verstand. I go, oh, it's the colon. Ich sage, ah, es ist der Darm. Are you addicted to food? Bist du essenssüchtig? He said yes. Und er sagt, ja. These are the questions you need to start thinking. Diese Fragen müsst ihr anfangen zu denken. When somebody has something. Wenn jemand etwas hat. He said, oh. Is this a digestive thing? Are you addicted to food? Ist es eine Verdauungsgeschichte? Bist du süchtig nach Essen? Hast du Essen zu einem Idol gemacht? He said yes. Er hat gesagt, ja. I had him renounce it. Und ich musste dem absagen. And renounce the witchcraft and the serpents. Und der Hexerei und den Schlangen auch. I get him healed of the trauma. Ich habe ihn von Trauma geheilt. Which we're gonna do tomorrow, by the way, again. Das werden wir morgen machen übrigens. And then immediately the pain leaves. Und sofort ist der Schmerz verschwunden. He had a 10 plus pain. Er hatte über 10 Schmerz. The pain immediately leaves. Und der Schmerz ist sofort gegangen. So then I say to him, also dann habe ich zu ihm gesagt, okay, now I'm going to command your dirt body to vomit out the venom from that snake. Und jetzt werde ich deinem Körper befehlen, dass er dieses Gift von dieser Schlange ausspuckt. I literally put my mouth, come over here baby. Turn around. Ich habe meinen Mund. In the name of Jesus, ah ja, okay, ich habe so gemacht. Befehle dir, dass du es ausspuckst, dieses in Gift. Jesus name. In Jesu Namen. Ask Steve, I did it to him too. Frag Steve, ich habe es ihm bei seinem Knie auch gemacht. And I said now. Und dann habe ich gesagt, jetzt, diese Flüssigkeit wird austrocknen. Or it's gonna come out more. Oder es wird noch mehr like kommen. Twice, three times as much. So doppelt so viel vielleicht. 'Cause your body is vomiting it out. Weil dein Körper kotzt es aus. I said, come back and check with me. Und ich habe gesagt, komm wieder und sprich mit mir. The next day he comes back. Am nächsten Tag kommt er wieder. And he says it's twice as much now. Und er sagt, es ist jetzt doppelt so viel. That night he comes back again. Und abends kommt er wieder. He says now it's three times as much. Jetzt ist es dreimal so viel. What was his body doing? Was hat sein Körper getan? I judged those spirits. Ich habe diese Geister gerichtet. I broke the power. Ich habe die through the name of Jesus gebrochen im Namen Jesu. And then when I commanded that venom to come out. Und als ich dieses draining out now. Und da habe ich befohlen und dieses Gift kommt raus. And he's healed of cancer now. Und er ist jetzt von Krebs geheilt. Okay, we gotta stop now. We're late. Okay, so we're gonna activate. Ready? Also wir werden es aktivieren. Okay. Oh, Jesus. Remember what Jesus said in Luke 10. Erinnere dich dran, was Jesus gesagt hat in Lukas 10. And I'll need the guys up on stage. Ich brauche die Leute auf der Bühne als Lobpreisteam. Schlagen. Oh, schlagen. I'm yelling that for now. It just sounds great, right? Es klingt einfach toll. Sounds so. Es klingt so. Okay, remember what Jesus said in Luke 10. Also erinnert euch dran, was Jesus gesagt hat in Lukas 10. He said, "I give you authority." Ich gebe euch Autorität. To trample on serpents and scorpions. Auf Schlangen und Skorpione zu and treten. Over all, und über alle Macht. The power of the enemy. Des Feindes. So nothing will in any wise harm you. So dass euch nicht in irgendeiner Weise schaden kann. How do you trample on a snake? Wie zertrittst du eine Schlange? How do you trample on all the power of the enemy? Wie zertrittst du die Macht des Feindes? The key is in that word authority. Der Schlüssel ist in dem Wort Autorität. Okay. In the Greek, that word is exousia. Im Griechischen ist das Wort exousia. It means this. Es heißt the power die Kraft of judicial decisions. Von gerichtlichen Entscheidungen. We're gonna pray in the Spirit. Wir werden im Geist beten. We're gonna send into the court. Wir werden aufsteigen in den Gerichtshof des Himmels und werden freisetzen die Kraft dieser gerichtlichen Entscheidungen from the court of heaven. Vom Gerichtshof des Himmels. You know about the courts of heaven, right? Ihr habt schon mal davon gehört, der Gerichtshof des Himmels. No? Ja, ja, ja, ja, okay, ja, okay, ja. Okay, so let's pray in the spirit. Go. Also lasst uns im Geist beten. You can stand to your feet. As you're praying in the spirit, während ihr im Geist you're betet, arising into the court. Steigt ihr auf in den Gerichtshof. So pray fiercely in the spirit. Also richtig stark beten im Geist. Spirit, you are welcome here. Now let's sing. Let's sing this place and fill the atmosphere. Come up to the altar. Come nach vorne. Come up to the altar. Come nach vorne. Yeah. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Okay, now I want you to repeat after me. Ich möchte, dass ihr nach mir wiederholt. Say, Lord God, Herr, I ascend. Ich steige auf. Into the courts of heaven. In den Gerichtshof des Himmels. Through my worship. Durch meinen Lobpreis. I thank you, Lord. Ich danke dir, Herr. That you're accepting my offering of praise. Dass du mein Lobpreisopfer nimmst, annimmst. And I thank you, Lord. Und ich danke dir, Herr. That your grace. Dass deine Gnade. Is being released. Freigesetzt wird. Upon me tonight. Über mir heute Abend. Because it's impossible. Weil es ist unmöglich. For me to keep the whole law. Dass ich das ganze Gesetz halte. I failed miserably. Ich kann es nur verfehlen. But your grace is sufficient for me. Aber deine Gnade ist genug für mich. I've already repented for my idolatry. Ich habe schon Buße getan wegen meines Götzendienstes. So your blood is cleansing me now. Also dein Blut reinigt mich jetzt. Your grace is filling my life. Deine Gnade füllt mein Leben. So you're healing me. Du heilst mich. Inside my soul. In meiner Seele. And in my physical body. Und in meinem Körper. I thank you, Jesus. Ich danke dir, Jesus. That as I renounce idolatry. Während ich Götzendienst absage. And I renounce witchcraft. Und ich sage Hexerei ab. And I renounce those serpents. Und ich sage Schlangen ab. That the curse is broken. Und in dem Moment ist dieser Fluch gebrochen. Because Jesus. Weil Jesus. Already became a curse for me. Schon zum Fluch für mich wurde. He hung on the tree. Er hing am Baum. And destroyed the curses. Und hat diese Flüche zerstört. Now, Lord. Jetzt, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. I release. Ich setze frei. Judicial decisions, die Macht der gerichtlichen Entscheidungen against the enemy, gegen den Feind, against the serpents, gegen die Schlangen, against the witchcraft, gegen die Hexerei, against the idols, gegen Götzen. And I break them off. Und ich breche sie runter. Of my gifts, von meinen Gaben. My eyes, meine Augen. My ears, meine Ohren. My mouth, meinen Mund. And my physical body, und von meinem ganzen Körper. I judge cancer. Ich richte Krebs. I judge growths. Ich richte Gewächse. I judge food idols. Ich richte Essenssucht. I judge pain. Ich richte Schmerz. I judge financial problems. Ich richte finanzielle Probleme. I use the power of judicial decisions. Ich mache Gebrauch von der Kraft von gerichtlichen Entscheidungen. To release judgments against the enemy. Um Gerichte gegen den Feind freizusetzen. From the courts of heaven in Jesus' name. Von den Gerichtshöfen des Himmels in Jesu Namen. Now I want you to start shouting to God. Jetzt möchte shout ich, dass to God ihr right zu Gott ruft. Shout to God and I want you to still play and they're going to sing. Come on, Jesus, right now, in the name of Jesus, right now. Right now. Right now. Right now. Keep shouting. Keep shouting. Keep shouting. Keep shouting. Keep shouting! Keep shouting! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Keep your arms up in the glory. Hebt eure Arme in der Herrlichkeit. As I release the angels, ich setze die Engel frei. We're going to get ready to start breaking stuff off of everybody in here. Und wir werden jetzt Sachen runterbrechen von jedem hier drin. Pastor George. Halleluja. Bevor wir das machen, wollen wir jetzt an der Stelle wirklich dir die Gelegenheit geben, auch noch hineinzusehen, wirklich in diesen Boden der Herrlichkeit Gottes und der Kraft Gottes und der Freisetzung Gottes heute Abend. Katie hat mich jetzt gerade gebeten, dass ich einfach das an der Stelle machen soll, bevor wir dann für jeden Einzelnen beten. Soll einfach jeder die Gelegenheit haben, in diesen Boden zu säen. Ich glaube, einmal ist es ein sehr guter Boden. Du solltest wirklich im Glauben heute Abend sagen, okay, Herr, was ist das Saatkorn, das ich säen soll in diesen Boden heute Abend? Was ist das Saatkorn, das ich in diesen Dienst auch säen kann? Ja, Galater 6, Vers 6 heißt es, wir sollen demjenigen, der uns im Wort unterweist, Anteil geben an auch unseren physischen Gaben, also unseren finanziellen Gaben. Und so wollen wir einfach auch den Dienst von Katie segnen heute Abend. Und wir wollen dir einfach die Gelegenheit geben, ein Saatkorn zu säen in diesem Boden heute Abend. Die ganze Konferenz ist ja umsonst, das heißt, du bist immer völlig frei. Aber die Sache ist die, wenn du einen guten Boden siehst, dann solltest du die Gelegenheit nutzen, um zu säen. Halleluja. Okay, also die Katie möchte Folgendes machen. Wenn wir werden so shall they come up and take the put the offering in here. Okay, also wir werden so machen, dass wir die Eimer für das Saatkorn werden wir hier die Ordner bitten, dass ihr nach vorne kommt mit dem Eimer und sie wird dann speziell über jedem Saatkorn ein Gerichtsdekret sozusagen machen. Zum Segen und dann über jedem beten zum Schluss. Ja? And I want the ministry team up too, because I want them to. We're going to pray over every single person. Genau, also auch das Dienstteam bitte nach vorne kommen, Heilungsteam, Glory Host Leiter, kommt einfach nach vorne hier vorne als Dienstteam, weil wir wollen wirklich allen dienen heute Abend, allen dienen mit der Katie zusammen.